Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist das erste deutsche Webradio mit der Sportschau. Wenige Stunden vor Angriff des EM-Qualifikationsspiels Österreich gegen Deutschland sind in Wien mehr als 100 gewalttätige Deutsche festgenommen worden. Die Hooligans seien am frühen Abend durch die Innenstadt gezogen und hätten in Lokalen und Geschäften rund um den Schwedenplatz randaliert, sagte ein Polizeisprecher. Es habe mindestens 100 Festnahmen gegeben, zur Zahl der Verletzten wurden keine Angaben gemacht. Ja. Direkt mal irgendwie Scheiße runterziehen, heute. Die Arschgeigen. Schlechte Laune. Hier ist Wien, hört ihr uns? Hier ist Wien. Hallo Wien. Hallo, live aus Wien. Hört uns Wien? Hallo Wien. Hallo Wien, hört ihr uns? Wir haben noch jemand dabei. Phil. Ja, servus. Phil servus, aus Wien. Küss die Hand. Guten Tag. Küss die Hand. Fußballfreunde. Ja, ja, wir jetzt versuchen heute mal was auf. Wir sind auf der K-Leitung live. Wir sind auf der K-Leitung, live auf der K-Leitung. Ja. K-Leitung S. Für Sport. Genau. Das ist eine Das ist eine Sondersendung sozusagen. Ich habe gedacht, weil ich habe einfach keinen anderen Sendungsnamen. Also ich kann ja nur K-Leitung heißen auf diesem Server. Ich weiß, ich kann mich irgendwie, aber ich weiß nicht wie. Okay. Und als ich dachte, jetzt frage ich Kato, weil der kann mir das sagen, habe ich den irgendwie nicht wirklich gefunden. Ja. Und habe dann auch gedacht, na ist ja egal, ich nenne einfach die K-Leitung S, dann weiß jeder, dass es um Sport geht. Und beispielsweise, wenn wir jetzt mal irgendwie wegfahren, ne, so auf Reisen sind, dann nenne ich die einfach GT. Wieso? Gran Turismo. Man braucht ja aber auch die richtige Karre, um da wegzufahren. Ja, die habe ich. Ja. Ja, ich habe ein Sportcoupé. Ah, okay. Also warum sitzen wir denn hier heute Abend zusammen? Ford Fiesta nennen. Also wir sitzen ja heute Abend zusammen, Holgi. Wir sitzen in einem Raum und Phil ist zugeschaltet aus der hessischen Landeshauptstadt, wie immer. Wiensbaden. Aus der hessischen Landeshauptstadt Wiensbaden, genau. Genau, Wiensbaden. Und wir sehen schon das Bild live aus Wien vor uns, haben aber noch den Ton jetzt aus. Aber wir werden den Ton auch nicht senden. Wir sollten erklären, was wir hier überhaupt tun. Wir gucken Fußball. Genau. Wir gucken Fußball und schwafeln dummes Zeug währenddessen. Genau. Also zumindest ich schwafel dummes Zeug währenddessen, weil ich nämlich von Fußball nicht wirklich was verstehe. Ja. Wir testen jetzt gerade nochmal den Ton. Wusste Phil das eigentlich, als er zugesagt hat? Ich wusste das im Vorhinein, aber wir machen das auch durch Inkompetenz wett. Also macht dir keine Sorgen. Ja. Also wir sind eigentlich alle nicht sonderlich kompetent. Wobei, ich glaube, Phil ist dann noch der Kompetenteste, der kann uns dann zwischendurch immer mal was Spannendes erzählen. Das sind auf jeden Fall schon tolle Bilder aus Wien, die uns hier erreichen. Das ist Steffen Simon übrigens, interessanterweise mein Vorgänger beim Radio. Wirklich? Ja, und wenn Steffen Simon, ich habe mich damals beim Radio blind beworben, einfach so, ja hier, ich würde gerne bei euch arbeiten. Ja. Und wenn Steffen Simon nicht den besseren Job beim Fernsehen gekriegt hätte und schlagartig also schnell hätte aufhören müssen, wäre ich wahrscheinlich nie da gelandet. Mhm. Ja, dann stündest du heute da wahrscheinlich. Ja, oder so, genau. Da ist aber ganz schön was los ein Tor, hier. Neuer? Ja, neuer Torwart. Neuer, der jetzt ist bei FC Bayern, ne? Achso, ich dachte, wir hätten einen neuen Torwart. Ich mache jetzt nur schwache Wortspiele, also Karlauer. Ja. Kleins Karlauer-Kiste. Ja, Friedrich. Phil und ich haben Friedrich ja früher gehasst, ne? Also 2006er WM. Guck mal, Groß scheint Westfale zu sein, dessen Hals war genauso dick wie sein Kopf. Nee, Groß kommt aus Rostock. Sag ich doch. Was du eigentlich so direkt daneben ist. Genau, da sind Rostock wohnen ja auch noch Westfalen. Also Rostock in Westfalen. Genau. Ja, aber ich wollte jetzt eigentlich was zu Friedrich sagen, weil in der 2006er Deutschland WM haben wir Friedrich gehasst, der Phil und ich, ne? Ist richtig. Ja, das stimmt. Und das stimmt, da war immer Alarm. Also wenn er am Ball war, war das immer so ein bisschen... Ja, man hatte immer Angst, weißt du? Friedrich ist immer, war so ein unsicherer Faktor und heute ist er eigentlich eine echte Bank in der deutschen Abwehr. Verstehe. Wobei eine Bank will man ja seit 2008 auch nicht mehr sein, ne? Habe ich jetzt nicht verstanden, habe ich wieder einen Witz nicht verstanden. Finanzkrise und so. Also. Ach so. Weil ich vermeide immer zu... Nein, das ist ja auch so in so professionellen Umfeld, sagt man immer, ja, der ist eine Bank. Und das ist so, ich sag das nicht mehr so gern, weil ich denke, oh Gott. Ja, aber bei Sport kann man das, glaube ich, Sport kann sagen. Das, oh, guck mal, hier klein, in der Abwehr. Klein ist in der Abwehr bei Österreich. Alibaba. Ihr übersteuert, ach so, wir übersteuern, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen runterdrehen hier. Hm. Sagt mir mal, gebt uns noch mal bitte ein Feedback, wie so der Ton ist. Darf ich heute der sein, der mit der Nase viel zu laut ins Mikro atmet immer? Ja, warte mal, habe ich dich überhaupt, du schreist ja immer so. Also muss ich aber ein bisschen mehr komprimieren. Ach, der feine Herr Hardware-Kompressor. Ja, das heißt, guck mal hier, wie toll das aussieht auch. Gell? Ja, das sieht 80 Euro. Echt? Ja. Oh, mit hier dem Ganzen, und das da drüber, was ist das da drüber? Das ist mein Firewall-Interface. Das ist das, was sozusagen, aber wir wollten heute nicht über Audio Stimmt, dann müssen wir dann wieder eine Brummschleife machen, aber dann muss ich zur Brummschleife vorbeikommen, weil sonst kannst du mir das ja gar nicht zeigen. Genau, das machen wir auch so ein. Ist das ein Fußball? Die Polizei in Wien ist übrigens angewiesen worden, die deutschen Fans mit Handschuhen zu kontrollieren, aufgrund der Krankheitssituation. Situation, genau. Warte, jetzt muss ich leider den Ton hier zuschalten. Ich muss noch was Unverschämtes sagen. Wenigstens sind unsere Spieler keine Gurkentruppe. Oh. Wahnsinn, ne? Wir brauchen billige Lacher. Ja, leider haben wir. Habe ich. Warte, kann ich einspielen? Du hast billige Lacher? Ja, habe ich. Geil, aber nur so ganz kurze, ne? Ja, ja. Geil, billige Lacher. Hatte ich Phil, erzähl doch mal, was gerade im Fernsehen passiert. Kannst du nicht wenigstens mal... Im Fernsehen läuft die Mannschaft auf, also beide, ja. mit Kindern an der Hand. Und Himmel. Wahrscheinlich werden denkt sie gleich niemand zusammen an die Kinder? Singen. Denkt denn niemand an die Kinder, ja. Ja, das ist immer für die Kinder. Wie werden die eigentlich ausgewählt, diese Kinder? Ich weiß es, die können, glaube ich, es gibt, zum einen gibt es so Gewinnspiele, zum anderen sind das manchmal so Fußballmannschaften, also sprich so C-Jugend oder nicht mal C-Jugend, drunter noch. Ich weiß es nicht, wie es hier ist. Hm. Warte mal. Es sind auf jeden Fall immer ortsansässige Kinder. Okay. Also ob das für die österreichischen Kinder dann so eine Freude ist, ohne Handschuhe an der Hand von den deutschen Spielern aufzulaufen, sei dahingestellt. Ja, solange die den nicht an die Gurke fassen. What's up? Sie haben ja schon mal McDonald's-Werbung auf dem Trikot, die ganzen Kids. Echt krass. Oh, die ja, Hymnen laufen. Wir sind natürlich im Stream ein bisschen hinten dran. Da müsst ihr, also ihr kriegt sozusagen das nachgereicht, was ihr schon längst gesehen habt, wenn ihr im Fernsehen die Fußballsendung schaut. Das ist halt so. Jetzt läuft bei uns gerade die Hymne und die können wir ja für uns mal ein bisschen. Aber den Fernsehton, den wir jetzt hören, hört der Stream nicht. Nein, ne? Die müssen zu Hause, müssen dann auch die Glotze anmachen. Ja klar, ihr müsst die Glotze anmachen, sonst ist es total langweilig. Warum wir über Dinge reden, die längst im Fernsehen gesehen haben. Ja gut, aber so ist das halt. Wir sind hier Kommentatoren, wir kommentieren das Spiel. Ach so. Und ihr müsst halt zu Hause die Glotze ein bisschen leiser machen. Guck mal, Philipp Lahm, den kenne ich. Das ist doch Philipp Lahm, oder? Das ist der Kapitän der Deutschen. Hey, guck mal da, das ist der Blüm, ne? Links. Norbert Blüm, guck an. Der ist auch überall. Der sah wirklich aus wie Norbert Blüm. Wer war das nochmal? Das war Uwe Bein. Seeler. Uwe Bein, sag ich schon. Uwe Seeler war das, genau. Ich sag Uwe Bein. Hier, Phil, siehst du uns eigentlich? Ja, ich sehe euch. Ja, okay, wir sehen uns selber nämlich nicht mehr. Ja, los geht's. Also was sind denn eure Tipps? Vielleicht sollten wir das auch mal, ne? 3-1 für Deutschland. Mhm. Ach, wollen wir noch schnell was zocken? Ich hab doch, wie war mein Passwort bei dieser Online-Wettbude? Um Geld? Nö, ja, direkt wie, richtig so. Wie jetzt hier auf Bett and Win oder was? Ja, ich weiß aber nicht mehr. Ich vergesse immer, wo ich das mache. Ich habe das in One Password abgespeichert. Ja, das ist da klicke ich dann einfach drauf. Bei Bwin. Nee, Bwin ist das nicht. Das ist irgendwas Illegales, wo man auch auf die coolen Sachen wetten kann. Bwin ist das nicht eigentlich auch illegal? Bwin war mal illegal. Ich weiß es gar nicht. Nein, aber ich habe irgendwie so ein... Das eigentlich ist ein Buchmacher aus Charlottenburg, der auch eine Webseite betreibt und da dann aber eben auch so Wetten vermittelt, wo du auch so Präsidentschaftswahlen und so wetten kannst, was ich sehr lustig finde. Ja, das ist gut. Die österreichische Hymne will ich gerade mal hören. Ich weiß gar nicht, wie die so... Muss ich gerade mal ein bisschen für uns hier lauter stellen. Aus Ruinen. Dass die wirklich McDonald's haben, ey. Das ist wirklich unfassbar, ist das. Das ist vor allen Dingen darunter dann ein Lebensversicherungsanbieter. Guck sie dir an hier, guck. Ja. Die fassen sich noch ans Herz. Das machen die Deutschen nicht, ne? Nee, die Deutschen fassen sich ans Schritt. Ja. Ja, aber vielleicht war das auch ein Napoleon-Imitator. Kann man sich nicht so sicher sein. Bei diesen Österreichern, da weiß man ja nie. Ja, nee. Da steckt man ja nicht drin. Ist das mit dem Ton alles gut so, Holgi? Ich finde den Ton super. Ja. Okay, gut. Also uns labert natürlich gleich noch der Kommentator selber aufs Ohr. Da müssen wir mal gucken. Das ist doch super. Dann können wir das schnell genug parsen, können wir so tun, als würden wir das sagen. Wenn man gegen Deutschland nicht gewinnt. Ich glaube, der Phil ist uns auch voraus wieder mit dem Bild, weil du bist ja über... Kabelfernsehen dabei. Ja, das stimmt. Ja, wenn schon, dann schon. Geldsäcke im Rhein-Main-Gebiet haben wieder Kabelfernsehen. Aber sonst bin ich hinten dran. Also wenn ich mit Nikolas gleichzeitig telefoniere, während wir Fußball gucken, ist immer eine völlige Katastrophe, weil er 10 Sekunden vorher schon jubelt, wenn ich noch überhaupt nicht weiß, was los ist. Ach so, ich dachte, du wärst immer voraus. Siehst du, ich wechsle das auch. Wir haben das im Büro, ist das noch schlimmer. Da haben wir 3 verschiedene Wege, auf denen das Fernsehsignal zu uns kommt. Okay. Irgendwie dann eben DVB-T, dann irgendwie so Hauskanal und noch weiß der Geier was. Ja. Und, das ist natürlich total für den Arsch dann. Dann hast du immer so einen komischen Delay-Effekt, wenn alle die Fernseher anmachen. Gute Dani, alles Gute Dani. Daniel sucht eine Frau. Ja, die wirst du da finden, Keule. Was soll das? Ich finde die Frisur von Mario Gomez auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Die Frisur von Mario ist nicht schlecht, ja. Der verkauft bestimmt auch Handys. Da muss irgendwie. Der Lahm ist ganz schön klein. Das muss stelle ich jedes Mal wieder fest. Ja, dafür bin ich lahm. Das passt doch. Ich habe Karlauer dabei. Bis einer weint. Ach Mann, ich muss damit schneller gehen. Warte. Jetzt kommt Bierwerbung. Das finde ich auch mal so. Nee, der ist nicht gut. Mach das aus, der ist scheiße. Ist der scheiße? Ja, okay. Der ist viel zu lang. Es gibt einen schönen, den schicke ich dir mal. Den schickst du mir mal. Es gibt einen, das ist dieser Standard-Sitcom-Lacher. Okay. Den habe ich. Der war... Okay. Und also jetzt geht's los. Achtung, hallo, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt gibt's eine Schweigeminute. Wieso? Sie haben, die spielen auch mit schwarzer... Hat's einen Film. Weißt du, woran's? Ja, und zwar, es ist der vormalige Nationaltrainer ist, glaube ich, gestorben. Also irgendwie aus ganz langer Zeit zurück. Ach so, aber so Altersschwäche. Der Österreicher. Alter. Ja. Ernst Weber. Chef von der Raiffeisenbank. Aber das Stadion sieht ja irgendwie schon... Ja, übrigens, was man heute ja nicht mehr weiß, oder zumindest außerhalb Österreichs, Österreich war tatsächlich in den 30er Jahren die alles bestimmende Mannschaft im europäischen Fußball. Ach. Ne? Die hatten, jahrelang wurden die nicht geschlagen. Es gab ein Spiel, ich glaube, das war die WM 1936. Da haben sie gegen Italien verloren, aber auch nur deswegen, weil Mussolini das Spiel gekauft hatte. Also da spielte dann letztlich der Schiedsrichter mit, tatsächlich auf Seiten der Italiener. Mhm. Und das einzige Tor, was fiel, war, als die Italiener zu dritt den österreichischen Torwart verprügelt haben und da ist der Ball ins Tor gerollt. Das hat er dann gelten lassen, so ging das 1-0 aus. Ist doch kein Wunder. Nur aufgrund dessen wurde später Italien Weltmeister. Ist kein Wunder, dass der Hitler so sauer war, ne? Ja, aber wir haben hier jemanden dabei, der kann wirklich zwischendurch mal was erzählen. Ich finde das super, so Fun Facts finde ich immer toll. Ja. Hatte ich auch vorher nicht. Später kam ja dann der Postkartenmaler und dann war es vorbei. Dann wurde ja die österreichische Nationalmannschaft aufgelöst. Ja, aber dafür haben wir jetzt Porsche. Also, das stimmt, auch mal sehen, stimmt, ne? Richtig. Hätten sie den malen lassen, hätten sie den schlecht. Damals malen lassen, hätten wir heute keine Porsche. Ja, da ist wahrscheinlich was dran. Also jetzt geht's aber los. Jetzt kommt der Anstoß. Ich bin ja auch immer völlig, also ich gucke ja wirklich wenig, das Hemd ist geil. Ja, der hat immer diese Hemden an. Ich wäre auch tailliert. Tailliert. So was kannst du tragen, wenn du nicht so aussiehst wie ich. Findest du jetzt echt geil? Ja. Gefällt mir. Ich erzähle auch gleich noch was über Yogi Löw, aber das spare ich mir noch ein bisschen auf, weil da gibt es nämlich ganz, ganz, ganz interessante Details noch zu erzählen. Ich finde, wovon ich ja so wahnsinnig fasziniert bin, das ist diese Bandenwerbung auch. Und ich frage mich immer, warum lenkt das die Spieler nicht ab? Ja, das stimmt. Mhm. Das finde ich auch. Vor allem, weil es ja so auf Augenhöhe ist und wenn sie genau in die Richtung gucken, das stimmt. Aber das sehen nur wir, die Bandenwerbung, ne? Die Österreicher haben eine andere, also weil deren Kamera ist auf der entgegengesetzten Seite. Das ist immer so, ja. Aha. Die haben dann, was weiß ich, hier Knödelwerbung oder was auch immer. Naja, vielleicht ist es bei Österreich sogar dasselbe, ne? Weil deutschsprachig und alles. Könnte fast sogar sein, ja. Den Österreichern kannst du keinen Bitburger andrehen. Das fängt ja schon mal gut an hier, die ganze Geschichte, ne? Also das ist ja schon wieder, also... Ich habe ja, das ist auch so peinliche Fakten aus meiner Vergangenheit. Ich glaube, ich habe mindestens ein Jahr gebraucht, um zu begreifen, wie die denn diese Werbung neben die Tore bekommen, wo die Leute immer durchlaufen. Was? Nein, in den Stadien ist neben den Toren ist so Werbung auf den Boden gemalt, die aus bestimmten Kameraperspektiven aussieht, als würde sie stehen, also als wären es Pappaufsteller. Ach so. Und ich war immer völlig, völlig fasziniert davon, dass da Leute durch diese, weißt du, so future-mäßig durch diese Dinger durchgelaufen sind. Und dachte immer, boah, krass, ey, wie geht das? Holgi. Das ist echt total peinlich. Wie bei Ghost, Nachricht von Sam. Ich will nur mal kurz gucken, wie viel Hörer wir schon hier haben. Das Nein, nicht immer auf mit deinen Eitelkeiten. Nee, ich will das einfach mal. Siehst, die ersten haben schon wieder ausgeschaltet. Ja, das stimmt. Schwächlinge. Okay, da? Ich bin für ein schnelles Poker, Tor. Sports. Oh, Fehlpass. Also natürlich, wenn wir direkt auf das Spiel selbst eingehen, habt ihr das alles schon gesehen, dann müsst ihr halt mit klarkommen. Ne? Ja. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Was steht da hinten links für ein Auto? Und warum steht da hinten links ein Auto? Werbung. Ach Gott, ey, aber was ist denn das? Entschuldigung, was war das denn? Ja, das ist ein Kia. Wahrscheinlich ein Elektromobil. So, hey, guck mal, wir machen Werbung für ein total vernünftiges Auto. Das war der Friedrich. Guck mal, der hat eine gute Aktion gebracht. Was ist eigentlich von den, die Österreicher müssen gewinnen, wenn sie überhaupt noch eine Chance auf die Qualifikation haben wollen? Nö, die stehen gar nicht so schlecht da. Das stimmt nicht. Also, Nein, die stehen ganz schlecht da. Nein. Naja, stehen die ganz schlecht da? Ja. Die hatten die ersten Spiele alle gewonnen. Ich habe jetzt nicht geguckt. Also ich habe heute noch mal in der Presse gelesen, dass sie auf jeden Fall gewinnen müssen. Eigentlich, wenn sie wirklich eine realistische Chance noch haben wollen. realistische Chance. Aber es ist halt Österreich. Ja. Jetzt hier E-Post, jetzt machen sie da E-Post-Werbung. Leute, hört doch mal auf. Das E-Post anmelden, Traum ausgewinnen, dahinter kommt Bauhauswerbung. Ich weiß noch, wie das früher Post die Banden einfach so aus Pappe waren und sich einfach umgeklappt haben. Weißt echt? Du? Die haben immer so Klapp. Nee, das kenne ich nur noch von, ich habe ja früher überhaupt keinen Fußball geguckt. Ich hatte überhaupt irgendwie, dass ich da so ein bisschen Spaß dran habe, das ist tatsächlich erst seit ich da beim Videotext arbeite. Mhm. Weil ich bin in der kompletten Redaktion der Einzige, der nicht Plan total hat. Auf Fußball abgeht. Okay. Irgendwie. Und, die aber haben du so findest so Fußball-Fantum schon sympathisch grundsätzlich? Das, oder ja, was? Das tut ja nichts. Also was eben echt nervtötend ist, das sind diese Ultra-Leutchen. Ja, ne? Also die, ja immer, und was eben echt schlimmer, ich habe mal neben im Olympiastadion hier gewohnt in Berlin und hatte so einen 17 Jahre alten Benz. Ja, und jedes Mal, wenn Hertha gespielt hat, war danach mein Stern weg. Jedes Mal. Ja. Habe ich mir auch gedacht, so ihr Arschloch-Fans. Also das, ja, du hast vielleicht aber auch, du hast ihn aber auch jedes Mal wieder neu drauf gepappt. Ja, ich habe jedes Mal einen neuen Stern gekauft und den da vorne reingebaut. Das ist dann aber auch schon optimistisch. Nee, das war trotz. Also die Psychologie kennt den Begriff der Reaktanz an solchen Stellen. Also das ist so ein jetzt erst recht. Nicht mit mir. Ja. Nee, und ich finde das, also mittlerweile bin ich sogar auch in der Lage, Spielzüge nachzuvollziehen. Also wenn ich das so sehe, dann denke ich, ah, das habt ihr vorgehabt und darum hat's nicht geklappt. Ich so. Soll hier mal die Zeit, die Spielzeit aktuelle ansagen, damit die irgendeine komische, oh! Delay, das war jetzt eigentlich schon eine Ansage, ne? Also wir sind jetzt bei 3:52, Minute 3:53. So. Und mir wird gesagt, unsere Pegel sind voll daneben, aber das kann ich mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Nein, das kannst du dir nicht so richtig vorstellen, ne? Dass das so knarzt in den Spitzen zum Beispiel, das passiert hier ja praktisch nie. Sack. Maul jetzt. Sag doch nochmal eine. Satu ist toll im Sync mit euch, siehst du, weil manche Satu Leute kennst, ist im Sync mit uns. Satu, ja. Die ja, haben Satu uns auch aufgeschaltet mittlerweile. Satu ist total auch. Praktisch, vor allen Dingen, wenn man einen Bundestrojaner ausliefern will. Ah, oh, jetzt hör doch mal auf, wieder hier so Politik hier reinzubringen. Genau. Fußball und Politik, das geht nicht zusammen. Nee. Das geht echt nicht zusammen. Ja. Scheiß Österreich! Das ist aber Politik. Ja. Nee, aber erzähl mal kurz. Wir sind mit 30 Sekunden voraus, sagen sie gerade. Ich benutze auch hin und wieder Satu, aber ich denke mir, wenn ich doch irgendwie Spitzelsoftware auf möglichst viele Rechner kriegen will, dann versuche ich doch, die irgendwo reinzubauen in irgendein Tool, was wirklich jeder geil findet und haben will und auf allen seinen Devices installiert. Und das ist Satu. Das hast du dir jetzt überlegt, oder was? Ich glaube, die kommt irgendwie, die Sachen, die mir in echt erzählt werden, die erzähle ich nicht weiter. Ach so. Das ist eigentlich schon was passiert, ich bin so abgelenkt. Da hat eben jemand Nutella. Nutella. Burgenland.info. Die sagen uns da, wir wären voraus. Das ist auch interessant. Wir sind dem Spiel voraus. Das ist cool. Ja. Das heißt, ihr könnt noch Wetten abschließen. Das Burgenland, habe ich mir mal sagen lassen, ist ja das Ostfriesland Österreichs. Okay. So. Das sind so die Deppen, oder wie? Genau. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Haben wir österreichische... Ja, genau. Haben wir eigentlich österreichische Hörer gerade? Das würde mich interessieren. Heizkosten runter. Ich finde die Werbung total klasse da hinten. Heizkosten runter. So, jetzt will ich mal einen vernünftigen Angriff. Erfurt. Erfurt. Ich will jetzt mal einen vernünftigen Angriff sehen. Das ist eine Ansage. Genau. Erfurt, Achtung, Erfurt. Heizkosten runter. Heizkosten runter. Schweine. Wir haben einen Verletzten. Oh, wen hat's denn erwischt? Poldi. Ah ja, gut, der tut nur so. Komm, Poldi, steh auf, spiel weiter. Ich weiß, wo du wohnst. Naja, gut, wo deine Eltern wohnen. Ja, der Kölle, aus Kölle. Du weißt, wo seine Eltern wohnen? Ich weiß, wo Poldis Eltern wohnen. Oh. Ich weiß auch, wo der Berliner regierende Bürgermeister wohnt. Da habe ich mich mal versucht, das Motorrad davor im Haus zu parken. Ernsthaft? Dann kam ein dicker Polizist und meinte, können Sie ein paar Meter weiterfahren? Und ich habe gesagt, wieso denn das jetzt? Da, ihr wohnt doch da regierende. So. Hier wird uns gesagt, wir wären zu leise. Das glaube ich nicht. Ach, genau, hinterher lassen wir da einen Feineleiser drüber laufen, dann sind wir alle gleich laut. Und dann könnt ihr euch einen Mitschnitt vom Spiel angucken und synchron das hier starten. Genau. Und wir machen aber, was wir machen ist, wir lassen da hinterher so ein bisschen einen Pitch drüber laufen. Wir pitchen das an bestimmten Stellen einfach mal 5% hoch oder 5% runter, weil so bis 12% verändern sich auch die Stimme sowieso nicht. Achtung, Achtung! Unfassbare Chance. Unfassbare Chance. Ihr seid wirklich, 10 Sekunden wieder vor mir. Ja, das ist ja vollkommen... Echt, das ist cool. Das heißt, ich schrei gleich Tor und du denkst, oh geil, ein Tor. Und dann ist kein Tor. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, das ist ätzend. Dann unterhalte ich mich lieber wieder mit mir selbst über irgendwie die Bandenwerbung. Aber der Gomez, der hat sich wirklich gemacht, muss ich sagen. Ich habe den ja immer gehasst, Mario Gomez. Aber er ist wirklich... Ja, in der Liga war er ja schon immer... Latte. Ja, ja, ja, ja, ja. Holla. Podolski. Podolski habe ich in Köln, also man sieht ihn ja häufiger, wenn man so in Köln unterwegs ist, läuft er ja auch rum, der kommt da ja her. Mhm. Und immer, wenn ich den bisher gesehen habe, ist dreimal gewesen, dass ich den gesehen habe in der Stadt, war er mit seiner Familie unterwegs und ein Freund von ihm hat sein Kind getragen. Das fand ich schon. Ja, also eine Freundin von mir meinte, vermutlich weil er verhindern will, dass irgendwelche Paparazzi ihn mit seinem Kind abschießen und dann das Kind durch die Dreckspresse gezindelt wird. Ja, wir sollen nochmal die Zeit sagen. 57. Also wenn ich Piep sage, sind es genau 8 Minuten gespielt. Genau. Soll ich wirklich oder soll ich ein paar Sekunden? Nein, mach's, ey, mach's echt. Und Achtung, 1, Piep. Ja. So könnt ihr euch, aber das ist ja jetzt auch wieder verzögert. Ach, das ist, Das ist alles schrecklich. Nee, eben nicht. Nicht, wenn wer das jetzt im Mitschnitt, der kann genau. Ja, stimmt. Da fängt man an, dummes Zeug mein zu Bett denken. Aber das ist auch nicht schlimm. Nicolas und ich, wir haben ja letztens versucht, im Radio Fußball zu hören. Ah! Unfassbares Gestocher da im Strafraum. Ja. Naja, gut, aber es ist schon mal zumindest vorm österreichischen Tor, ne? Es wär trauriger, wenn es vorm deutschen wäre. Die Österreicher sehen auch aus wie so ein versprengter Haufen, ne? Das ist ein total. Die Österreicher sind ein versprengter Haufen. Ja. Guck mal, das ist ja praktisch, also die Hälfte Österreichs ist ja Balkan. Das ist ein Balkanvolk. Das wissen ja die wenigsten. Das wissen wirklich die wenigsten. Das ist ein Wahrscheinlich Balkan, weiß das nur du. Das ist ein Balkanvolk und ein bisschen noch Kärnten. So, und da. Also interessante Theorie, Olgi. Das ist keine bisschen Theorie. Kärnten und ein bisschen und hauptsächlich Balkan. Das ist doch keine Theorie. Oh, guck mal, da sitze ich und hab ein rotes T-Shirt an. Warum das denn? Ich treffe. Jungs, hört mal an, uns anzutwittern. Ich bin abgelenkt. Ja. Das Blöde ist, dass wenn wir leise sind, wir hören ja so immer noch den Fußballton. Ne? Eigentlich ja auch. Nee, die gucken ja auch. Ja, aber was ist, wenn sich jemand hinterher den Mitschnitt anhört, weil er denkt, oh, da erfahre ich was über das Spiel. Ja, da kann man ihm wirklich schon jetzt nicht mehr helfen. Das also wenn er die ersten 10 Minuten schon angehört hat. Warum hat Manni Breukmann sowas eigentlich früher nicht gemacht? Ich hätte so gern immer Manni Breukmann. Manni Breukmann, legendärer Sportreporter, Fußballkommentator vom Westdeutschen Rundfunk. Ja. Den finde ich eigentlich den besten Fußballkommentator. Der ist allerdings letztes oder vorletztes Jahr in Rente gegangen. Okay. Ist Manni einer der schlechtesten Magazinsendungsmoderatoren, der mir jemals untergekommen ist. Tatsächlich, also ein altgedienter Hörfunkkollege vom Westdeutschen Rundfunk hat dann auch im WDR 2 öfter mal so Magazine gemacht. Mhm. Und das war immer ganz katastrophal. Also ich fand das wirklich katastrophal. Schlechte Interviews. Aber guter Sportreporter. Miese Anmoderation, aber ein Sportreporter, du hast ein Spiel im Radio gehört und hast es gesehen. Ja. Wenn man die das ist eine große, das ist ein Traum. Ich finde ja sowieso generell, Fußball im Radio ist was ganz Großartiges. Es ist zwar so, dadurch, dass man halt eben das Fernsehen als Alternative hätte, dass man es trotzdem immer bevorzugt, aber eigentlich, wenn du in die Situation kommst, dass du es halt nur über Radio mal hören kannst, weil du es unbedingt wissen willst, dann finde ich es eigentlich immer viel romantischer und viel toller. Absolut. Das ist ganz groß. Ja, aber du bist immer einen Schritt hinten dran. Ne? Es ist ein anderes Fußballerlebnis, als wenn du es siehst. Ja, du das ist eine höhere Sache auch. Was du siehst, ist ja auch nur letztlich, ja. Naja, wenn du siehst, kannst du schon die nächsten Züge erahnen, weil du siehst ja, wo die anderen stehen. Ne? Das stimmt. Das hast du alles beim Radio nicht und das macht es ganz, ganz anders, finde ich. Ja, muss ich halt dran gewöhnen. Wobei dieses die nächsten Züge erahnen, das ist dann auch eher sowas für euch. Also ja, so weit bin ich noch lange nicht. Da brauche ich ja nochmal 10 Jahre für. Bei dem Spiel hier wäre es wahrscheinlich sowieso nicht möglich. Wirklich, also das ist ein ziemlicher Grottenkick. Was übrigens auch, glaube ich, die wenigsten wissen, ist das Topspiel samstags. Ne? Ja. Das ist ja in der Regel unter Verschluss, wird das ja mehr oder weniger gehalten. Ne? Da werden so Ergebnisse nicht berichtet und so. Naja, das Topspiel samstags ist ja in der Regel irgendwo, wo die Bayern mitspielen. Das ist dann ja immer so irgendwie bei Sky und in verschlüsselt und öffentlich-rechtliche haben da nicht und so. Was aber passiert ist, es gibt eine Live-Reportage über das Topspiel bei WDR 2 auf der Mittelwellenfrequenz. Die haben jeden Samstag auf der Mittelwellenfrequenz. Das heißt, wenn die spielen, läuft eine Radiosendung dazu. Selbst wenn du es nicht im Fernsehen sehen kannst, weil die dann die Ergebnisse irgendwie bis zur Sportschau oder sowas zurückhalten wollen und so. Verstehe. Ich habe eh noch nicht. Ja, was mich ein bisschen enttäuscht hat, ich habe so ein paar Fußballkumpels, mit denen gehe ich dann manchmal Konferenz gucken. Und ganz häufig, das ist in einer normalen, stinknormalen Sportsbar. So eine Burgerbar. Faschbar. Und ganz häufig sitzt dann neben uns, wie heißt der das Sportstudio moderiert, Steinbrecher, Michael Steinbrecher. Ja, ja. Hat der wirklich so schlimme Haare? Ja, ja. Also ich habe ihn jetzt noch nicht näher, bin ich noch nicht an ihn ran und dachte, ich fasse ihm mal ins Haar, aber was mich wirklich überrascht hat, ist, er sitzt dann da und macht sich Notizen. Also er guckt das ganz normale Konferenzprogramm. Ja. Ich dachte schon, dass er da irgendwie ein bisschen eine bessere Vorbereitung hat. Ach so, meinst du das? Also, meinst du, dass die so einen Sonderstream haben? Naja, dachte ich schon, klar. Mhm. Ja, die sehen dasselbe wie alle anderen auch und haben es nur gelernt, so zu tun, als würden sie irgendwie offensichtlich Geheimwissen verbreiten. Was ich ganz interessant fand, war übrigens damals als, was waren das, EM, als das Bild ausgefallen ist und der arme Bela Reti Radio machen musste. Ja, Das fand ich, das hat mir richtig wehgetan. Einfach dabei zuzugucken, wie Bela Reti, der ist dann zwar gelobt worden und alles, aber wie Bela Reti im Prinzip daran, war knapp. Ja. Wie Bela Reti im Prinzip daran gescheitert ist, das stimmt, einen vernünftigen Spielkommentar zu machen. Er hat es wirklich nicht hingekriegt, das stimmt. Wobei auf Fernsehen geeicht ist. Wobei ich muss wirklich mal sagen, ich finde Bela Reti gar nicht schlecht, aber ich glaube, das ist auch deswegen, weil ich seine Stimme mittlerweile so mit diesen Fußballereignissen verbinde, dass einfach schlagartig die Stimmung in mir aufkommt, wenn ich seine Stimme höre. Also insofern, aber er redet, glaube ich, auch ganz schön viel Scheiß. Ja, aber ich finde es sowieso ein bisschen unfair. Es wird immer sehr viel auf den Fernsehmoderatoren rumgetauscht. Also im Grunde gibt's eigentlich keinen, wo eine Mehrheit sagen würde, es ist ein guter Kommentator. Nee, natürlich nicht. Ja. Irgendwas nervt halt immer. Ich meine, es wäre auch schön, wenn es auf einem A-Kanal, also auf dem A-Kanal der Kommentar mit Atmo wäre und auf dem B-Kanal nur die Atmo. Das wäre sehr schön. Ich würde halt gerne nur das Spiel sehen eigentlich, ohne das Gequatsche. Und das hätten wir jetzt auch gerne. Dann könnten wir nämlich hier gerade nochmal die Atmo mit reinspielen. Das wäre natürlich auch schön. Ja, wobei selbst die Stadion-Atmo ist nicht lizenzfrei. Tatsächlich. Ja, das ist alles ganz furchtbar, was sie da machen. Absurd. Es gibt sogar, also du hast sogar... Oh, es gibt Streit. Achtung, Kedira legt sich an mit irgendeinem komischen österreichischen Hosenscheißer. Also ein Typ in Schwarz. Ach so. Ja, weil Kedira spielt ja bei Real Madrid, um das mal zu erklären, Holgi. Kedira spielt bei Real Madrid, ist mit so einer der besten Mannschaften der Welt, kann man schon so sagen, Phil, oder? Ja, aber ich bin über deren Einkaufspolitik ein bisschen überrascht. Also jetzt haben sie ja noch Şahin von Dortmund geholt und selbst Altintop von den Bayern. Mhm. Also wenn du überlegst, Real Madrid war vor 10 Jahren, war das Beckham, das war Zidane, Ronaldo. Oh. Das waren schon ganz andere Kaliber, ne? Vom Namen her. Ja, aber das jetzt, ist halt... Ja, aber gut, sie haben ja immer noch Ronaldo und so. Naja, sie haben in der Offensive haben sie ja immer noch die großen Stars. Ja, gut, jetzt haben sie Cristiano Ronaldo, klar. Hm. Aber es ist jetzt nicht mehr, also von diesem galaktischen Ding, was sie damals waren, sind sie schon ganz schön weit weg. Hm. Aber muss ja nichts heißen. Also ja, sie spielen ja trotzdem sehr gut. Ja. Die beste Mannschaft ist wahrscheinlich Barcelona, muss man einfach sagen. Ja. Solange bis eine andere Barcelona besiegt hat, oder? Nee, weil Barcelona ist schon außergewöhnlich gerade, weil sie haben ja gerade die Champions League gewonnen. Aha. Und sie spielen irgendwie so einen Fußball, den alle irgendwie vollkommen, das ist ein ganz extremes Kurzpassspiel. Ja. Und es ist eine ganz faszinierende Art. Also alle sind vollkommen sehr fasziniert davon. Spiel, sehr extrem schnell, sehr effektiv und eigentlich jede Mannschaft scheitert da gerade extrem. Da hat sich ja wirklich ohnehin was getan. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich früher auch Probleme mit Fußball hatte, weil das so ein sehr, sehr langsames Spiel war. Also das überhaupt die deutsche Bundesliga, im Vergleich zur Premier League zum Beispiel, das war einfach mal 50% langsamer und das fand ich furchtbar. Immer wenn ich dann mal irgendwie im Urlaub war, im Ausland und Premier League geguckt habe. Das ist aber immer noch so. Ist immer noch so, dass die schneller sind. Ja. Wie kommt das? Haben die kleinere Plätze? Ja, hat sich aber ein bisschen angepasst. Es hat sich ein bisschen, aber es ist halt auch generell so eine Spielphilosophie, dieses Kick and Rush zum Beispiel. Mhm. Also bei uns hast du also dieses ständig Volley weitergeben, den Ball zum Beispiel, einfach direkt immer weiter. Das ist ja so eine klassisch englische Spielweise und das hast du in Deutschland, war das einfach, es ist alles langsam im Aufbau, aber es nähert sich sowieso alles immer mehr weiter an. Also man muss aber schon sagen, dass die Bundesliga ist ja jetzt sowieso keine Liga, die in irgendeiner Form international jetzt so ganz besonders toll dasteht, ne, im Moment. Stimmt gar nicht mal. Also mittlerweile ist es ein bisschen besser vielleicht, aber wer ist jetzt schon, ich meine, weiß ich nicht, also gegen Spanien und so, oder da ist ja einfach, und England. Was ich viel höre, wenn ich mich mit Leuten unterhalte aus dem Ausland, also auch gerade mit Engländern, dass die sagen, dass die sehr bewundern, dass die Clubs in eigener Hand sind. In England sind das alles, oder fast alle Premier League Vereine sind von irgendeinem Scheich oder irgendeinem russischen Oligarchen. Ja, richtig. Da gab es dann diese Mützen, als ich glaube, wer war das? War das Abramowitsch, der Chelsea gekauft hat? Mhm. Da gab es dann so Fellmützen, wo vorne eingestickt war Chelsky. Kennst du die Yacht von Abramowitsch eigentlich? Wie heißt die? A1? Die Ich kenne nur die alte, glaube ich, hieß die nochmal. Der hatte eine neue. Der hatte mal. Das ist so ein völlig abgespacedes George Jetson-Boot irgendwie. Das ist so eine Stealth-Yacht. Ja, genau. So, ne? Und das, mir ein Freund hat erzählt, dass der in den meisten Häfen, in die meisten Häfen nicht einlaufen darf mit dem Ding. Warum? Weil das so stark bewaffnet ist, dass es als Kriegsschiff gilt. Du musst dann irgendwie draußen ankern und reinschatteln. Ich hatte gehört, ich war zumindest auf seiner letzten Yacht. Er hat irgendeinen Mechanismus, der es verhindert, dass du Fotos davon machst. Genau, das wollte ich gerade erzählen, ja. Achso, okay, erzähl. Also das war ist Kalaschnikow oder wie heißt der Mechanismus? Nee, das ist irgendwie so, wenn du sobald bei den modernen Kameras ist es ja so, dass die Kamera so einen Infrarotstrahl zum schickt. Fokussieren. Genau. Und sobald dieses Boot merkt, dass da ein Infrarotstrahl ankommt, fängt es an, in genau diese Richtung, in dem Winkel, irgendwelche Blitzsignale oder irgendwelche Lichtsignale auszusenden. Das ist krass, gegen so Marschflugkörper und sowas, ja. Ne? So Ziel. Genau, das heißt, du musst halt. Nee, das ist direkt gegen Fotografie. Also Das haben sie extra gegen Fotografen eingesetzt. Aha. Das heißt, das Bild wird immer, es ist immer nur weiß oder immer nur schwarz. Beziehungsweise brauchst du einen manuellen Fokus. Aber wer hat das heutzutage noch in seinen Kameras in den Händen? Also gegen so diese normalen Kameras geht es nicht. Das sind vielleicht aber auch alles nur das Urban Legends. Das sind sowieso nur Urban Legends, aber sehr geile Urban Legends. Ja. Vor allen Dingen die mit der Bewaffnung finde ich super. Nee, du kommst hier nicht rein. Geben Sie mal Ihren Colt am Eingang ab. Aber ich finde das ist aber auch, glaube ich, so ein russisches Ding. Ich habe mal vor 10 Jahren in einer Computerfirma gearbeitet und da war eine Messe in Moskau. Und da war es wirklich so, dass da am Eingang, so war so der Sicherheitsbereich, also wurde verkauft und unter Sicherheitsbereich oder unter Sicherheits, unter Computerschutz versteht man in Deutschland dann so Firewalls und was auch immer. Und da haben die tatsächlich dann Waffen angeboten, also durchaus auch Kalaschnikow und das übliche Programm. Sehr praktisch. Mhm. Ja, die wissen schon, wie man es macht. Genau. Guck mal, die Lieseln sind auch die da. Die Lieseln. Jetzt gerade geht's wieder ums Stadion. Also im Stadion sind die Lieseln. Ja. Özil, das war ein bisschen schwach. Özil ist auch bei Real Madrid. Ich finde, Özil guckt immer ein bisschen komisch. Bisschen doof guckt er. Nee, nicht bisschen doof. Also doof, ich finde eben nicht doof. Eher so komisch. So als würde er gleich ausrasten. Echt? Ich finde, der sieht total so lieb aus. So ganz sanft sieht der aus, finde ich. Ja. Naja, er ist tatsächlich nicht der Hellste. Das sind sie ja, ne? Die Sanften, stimmt. Die Lieben, das sind dann die dann unten dann irgendwann runtergehen und auf dem Postamt ein Blutbad anrichten. Ne, liest man ja ständig von in der Zeitung. Gut. Also dann muss man bei dir ja keine Angst haben. Nee. Du bist ja eher so die Chance Choleriker. Wobei ich jetzt gerade gedacht habe, so, ey, ich muss so dringend abspecken, damit ich mir auch so geile Hemden kaufen kann wie der Löw. Ich finde das Hemd echt total cool. Scheiße. Aber es ist schon ein bisschen sehr, ich finde es ein bisschen sehr körperbetont, finde ich. Ich finde es eigentlich nicht so. Ja. Naja, nee, aber kann man doch. Also der kann doch. Ich muss doch wieder mehr Sport machen. Es gibt ja ich zahle ja sowieso jeden Monat schön Fitnessbude und gehe so einmal hin. Was okay ist, weil ist McFit, da kommt das dann so preisleistungstechnisch. Das Problem ist, es ist auch ganz angenehm. Das Problem ist eben nur, dass der McFit bei mir um die Ecke, das ist eben ein voller Asozialer, der Laden. Wo ist denn der? Tempelhof. Ja, klar, aber wo ist denn da? Da bei der Post, Albuinstraße, da hinten, in diesem DHL-Gebäude, diesem Backsteingebäude. Ach so, hier, Dings, beim IKEA da. Oder ja, genau, beim IKEA da. Okay, Und das ist ein bisschen, also ich hätte halt gerne so wie in Mitte da, wo die Backfabrik früher war, da ist eben dieser, kostet auch nur 17 Euro und lauter Akademiker sind da. Ja, und der Dings da an der Heinrich-Heine-Straße ist auch einer. Stimmt, der ist okay. Keine Ahnung. Immer wenn ich da vorbeifahre, kommen und da kommen Leute raus, da gehen Leute rein, denke ich, komisch, warum geht denn hier nicht nach Tempelhof? Also das ist echt, also es ist jetzt nicht alles schlimm, ne? Wie in der DDR halt. Da war ja auch nicht alles. Aber ist das alles auch total billig da drin so? Also ich war ja noch nie in der McFit. Nein, das ist schon okay. Also das ist sehr sauber, das ist gepflegt. Das ist eben so ein No-Frills-Ding, ne? Wenn du duschen willst, musst du 50 Cent einwerfen. So. Okay. Die haben vernünftige Spinde mit so Transponder, also mit so Chipkarten, gehen die auf und zu. Also man kann es schon. Die Trainer sind okay, die haben gute Laune. Das ist wirklich erträglich. Das einzige Problem ist, dass du dann eben teilweise wirklich ein Proll-Defilé da hast, dass du schreiend rausrennen möchtest. In jedem Fitnessstudio so ein bisschen so aus, in so Bonzendingern. Ich war ja mal in so einem Bonzending. Es gibt am Gendarmenmarkt, wie heißt es denn, Holmes Place. Aha. Das war cool. Da kriegst du warme, weiße Handtücher gereicht und sie sprechen dich mit deinem Nachnamen an. Das ist so cool, das gibt's überhaupt nicht. Ja, aber danach, da gehst du wahrscheinlich nur hin, um dich ein bisschen zu duschen, da ein bisschen wohl zu fühlen. Das war schon super. Und vor allen Dingen sitzt du dann so mit so den Frauen der russischen Oligarchen im Whirlpool. Ja. Ne? Und du brauchst jetzt nicht zu glauben, dass diese Blondchen, diese, ne, die mit den dicken Dutteln, dass das die Frauen der Oligarchen wären. Nee, die Frauen der Oligarchen sehen so aus wie deine Mutter oder meine Mutter. Und, ey, hast du was gegen meine Mutter gesagt? Und während dann die Oligarchen mit den Blondchen unterwegs sind, sitzen neben deren Frauen mit diesen furchtbaren Lippen mit dir in der, im Whirlpool. Aber ich habe halt immer ganz Holgi so, und die Frauen der Oligarchen. Genau. Aber eigentlich ganz cool, so wenn du, und ich bin immer super mit den Mädels ausgekommen und habe auch gedacht, so, ja, ey, wenn ich mal was brauche, so einen erschießen lassen oder sowas, kann ich da mal fragen. Ja, also um nochmal auf Fußball zurückzukommen. Ah ja, Fußball. Das war ja, auch bei irgendeiner WM war das doch so, dass irgendein Kolumbianer, glaube ich, war das, irgendeinen so ganz fatalen Fehler begangen hat auf dem Feld und wurde dann erschossen. Was? 1994, ja. Mhm. Und zwar hat er ein Eigentor geschossen. Ja. Und wurde dann nach seiner Rückkehr, also auch nicht so unmittelbar, aber so ein Jahr später hat dann einer von den Kokainbossen beauftragt, ihn zu erschießen, weil er wohl auf ihn gewettet hatte oder vielmehr auf die Mannschaft gewettet hat. Mhm. Und das hat ihm nicht so gefallen. Wahnsinn. Und er wurde tatsächlich erschossen, ja. Stimmt. Mhm. Sag mal, ist dir eigentlich der Monitor zu laut oder zu? Nee, ist alles in Ordnung, sonst hätte ich mich längst beschwert. Also wenn der Monitor zu laut ist, dann beschwere ich mich immer. Nee, weil ich merke, meiner ist ja relativ laut eigentlich. Ja. Ach, das da oben ist dein Kopfhörerverstärker, der Samsung. Ich hatte zweimal so ein Billo-Teil und dann ist mir das immer wieder kaputt gegangen. Jetzt du meinst das Billo-Teil, das ich auch habe? Ja, das geht dir in ein paar Wochen kaputt. Ah, okay, und dieser Samsung ist dann teuer? Der kostet, glaube ich, 50 Euro oder 60. Ach, das geht doch, aber... Ja, und der ist sehr viel stabiler. Wie sind das? Vier Stück, ne? Vier, ja. Ja, super. Und sieht sehr prophylaktisch so. Prophylaktisch aus, ja. Und das da drauf, das Plastikteil ist übrigens das besprochene USB-Interface, was ich dir nachher nochmal zeige, was die absolute Katastrophe ist. Aber wir wollen ja nicht über technische. Ja, genau, wir wollen ja nicht über technische Errungenschaften reden, außer wenn es sich um Spieltechnik handelt. Genau, und jetzt ist aber gerade Österreich im Angriff. Und kann dann jemand die Österreicher aus dem Strafraum? Ja, gut. Ja, also das kann ja wohl nicht sein. Was sind das da hinten für lauter für Banner gewesen, die da hinten hängen? Dudenhofen, weg. Ja, das sind Fans, die mitreichen. Detmold. Walsrode, Rügen. Ich habe heute schon ein paar Mal auf Twitter gelesen, das wäre ein Freundschaftsspiel. Das stimmt nicht, Leute. Das ist ein Europameisterschaftsqualifikationsspiel. Es ist vor allen Dingen Österreich-Freundschaftsspiel. Ja, vor allen Dingen für die Österreicher ist das Spiel des Jahres. Ne? Also für die geht es ja immer um Cordoba. Für die ist das WM-Finale. Ja, richtig. Für die geht's immer um Cordoba, genau. Heute auch irgendwie. Ich glaube, wir haben Deutschlandfunk, ging es ja auch um Cordoba. Ich liebe ja übrigens, da kann man ja auch immer nur Werbung für machen. Sportberichterstattung im Deutschlandfunk. Sportberichterstattung im Deutschlandfunk ist toll. Weil das eben alles so auf so einem, die machen eben so einen auf Niveau voll die ganze Zeit. Ja. Und das macht richtig Spaß. Ja. Also, nee, ich finde auch, man sollte so eigentlich auch über Fußball reden. Mit einer ganz ernsthaften Attitüde. Ja. Ja, aber auch mit so einem, also ja, nicht so proletenhaft halt. Also man muss darüber reden, ja, wie du jetzt schon sagst. Also ja, das ist sehr interessant. Und distinguierte Sport. An dieser Stelle nochmal Reklame für das Sportgespräch vom vergangenen Sonntag. Ja. Ein Interview mit einem Schweizer Parlamentarier, der früher wohl mal irgendwie bei der FIFA war. Und der eben gesagt hat, das Einzige, was die FIFA von der Mafia noch unterscheidet, ist, dass die FIFA nicht reihenweise Leute umbringt. Das war ein sehr, sehr interessantes, spannendes Gespräch. Blatter ist ja gut wiedergewählt. Cleverer Schachzug, oder? Dann einfach mal hier, komm, wir machen jetzt mal ein bisschen Transparenz, Leute, oder was meint ihr? Ja. Super. Also das war wirklich clever. Aber habt ihr diese Rede gehört, die er dann gehalten hat, um diese Vorwürfe zu entkräften, wo er sprach, es sind keine Probleme. Ja, es sind nur kleine Problemchen, die wir innerhalb der FIFA-Familie klären. Also wie so ein Mafia-Boss tatsächlich. Genau. War wirklich wie im Paten. Für Gerechtigkeit müssen wir zu Don Blatter gehen. Ja. Holgi, was machst du da? Ich will wissen, wie viele Hörer wir haben und ich komme mit deiner Maus nicht klar, weil ich keine Maus habe, sondern ein Trackpad. Das Tragic MacPad. Tragic MacPad. Wir haben 300. Auch 250 Hörer, das geht doch. Hallo, 250 für Fußball, Hörer. Für Fußball ist das schon gut. Nee, für Fußball ist das schlecht. Fußball mögen alle. Nee, Fußball mögen, nämlich in unserer höheren Kreis mögen die meisten kein Fußball. Nerds gucken kein Fußball. Nerds gucken kein Fußball? Nee. Ist nicht strukturiert genug, meinst du? ist irgendwie zu dämlich. Ja. Ist zu platt, zu... So, der neue sorgt für Ordnung. Das ist eine ganz tragische Sendung. Ne? Die Leute, die Fußball gucken, gucken sowieso Fußball. Die sich dafür interessieren, die hören nicht zu. Und die Leute, die zuhören, interessieren sich nicht für Fußball, kriegen aber trotzdem Fußball um die Ohren gehauen. Ja, hier willst du eigentlich noch ein Bier wie sie sein sollte. Wir nennen das hinterher Kunst. Hier, Hörmann. Hörmann Garagentore. Da machen die da Werbung. Finde ich total irre. Da gab es früher einen Kaff, wo ich... Ja, ich will noch ein Bier. Okay. Wo ich früher aufgewachsen bin, in dem Scheißkaff. Da gab es so ein Werk von Hörmann und das war damals, glaube ich, einer von zwei Standorten, wo es die gab. Und jetzt machen die da Werbung in so einem Stadion. Na gut, es ist in Wien. Ja gut, aber Hörmann ist doch bekannt, oder? Das ist ja mittlerweile. Das ist schon überregional. Auf jeden Fall. Ja. Ich fand das irgendwie, ich dachte immer, das wäre die Firma bei uns neben dem Tankschutzladen. Weil jetzt ruft der Nikolas ruft von draußen und ich höre unter meinem Kopfhörer nur so: Was denn? Tannenzäpfle? Ja, Tannenzäpfle. Entschuldigung, ich wollte nicht schreien. So, wo war ich jetzt? Ja. Jetzt hast du, glaube ich, irgendwie Engelbert und Strauß. Das ist, glaube ich, eher was Regionales. Engelbert Humperdinck und Franz Josef Strauß. Das ist auch so schade, dass wir nicht mehr solche Assis haben wie Franz Josef Strauß. Franz Josef Strauß-Kahn. Franz Josef Strauß-Kahn. Aber ich hätte gerne wieder so Assi-Politiker wie Franz Josef Strauß. Weißt du, einfach so voll asoziale Menschenverächter, Verbrecher. Weißt du, egal. So was hätte ich was gerne. Was halt mal ein bisschen für Stimmung sorgt einfach. Ja, einfach so das langweilig. Weißt du, so, ich meine, das ist doch irgendwie auch genau. Ja, über Westerwelle lachen wir uns kaputt, aber über wen kannst du dich denn da noch aufregen? Ja. Mittlerweile sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir Wolfgang Schäuble für den intelligentesten, das intelligenteste Kabinettsmitglied halten. Hallo? Ist der noch dabei eigentlich? Ja, ist er. Und das ist echt schlimm und ich möchte gerne so Asoziale haben. Können die nicht den Blatter oder den, wie heißt denn dieser, wie ist denn der immer so besoffen war, wo sie auf SWR 3 immer die Comedy gemacht haben? Was? Meier Vorfelder? Ja, Meier Vorfelder. Ja, oder? Nee, Vorfelder, Meier Vorfelder. Nee, Vorfelder. Aber der Reagel war auch immer besoffen. Da gab es auf SWR 3 gab es dann so eine Comedy, wo er eben ein Typ mit seiner Stimme, also ein Stimmimitator, immer total Hacke war. Also, und das hat er dann verbieten lassen, hat dann irgendwie so durchregiert. Ja, das geht ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz gut. Ja. Müller. Wie hieß denn dieser Fernsehmoderator, der sich besoffen angezündet hat? Das war der Töpperwien. Töpperwien war Töpperwien, das. Genau, der Vater von Bitte. Sabine Töpperwien, die bei beim Westdeutschen Rundfunk Sportmoderatorin ist. Ich glaube, sie war Chefredakteurin oder Redaktionsleiterin Sportschau. Aber die hat sie. Der hat sich irgendwie. Achtung, gelbe Karte für. Moment, will ich jetzt erstmal kurz. Für Ösi natürlich. Der hat den Müller von Bein geholt. War der nicht sogar auf Koks, als der sich angezündet hatte? Richtig. Also ich kannte seinen Taxifahrer, seinen Stammtaxi, der wohnt ja hier in Wiesbaden. Und der musste ihn dann immer zu dubiosen Gestalten fahren abends. Und er meinte, er hätte ihn eigentlich nie wirklich nüchtern erlebt. Und da waren einige Substanzen im Spiel, ja. Nee, der hat sich wirklich vorsätzlich angezündet. Ich meine mal ernsthaft, was ist das für ein kleines rotes Auto, das denn? Die wollen uns doch verarschen. Da macht man doch irgendwie, da stellt man doch wenigstens so ein GTI hin oder sowas. Machen wir mal ein bisschen größer, dann können wir es vielleicht erkennen. Nee, komm nicht. Ich mach's mal ein bisschen größer, dann tut's mehr weh. Ja. 47.500 Besucher im Stadion ausverkauft. Da ist das schon voll, das Stadion. Guck mal, da stehen noch zwei weiße Autos auf der anderen Seite. Ja, aber die sind auch nicht hübscher, die sind nur nicht rot. Kann man nicht sagen. Jetzt verstehe ich auch. Also, da stehen noch mehr, ein schwarzes Auto auch. Das schwarze Auto sah ein bisschen sportlich. Das sind Opels. Also keine Autos. Opels sind das. Achtung, Ecke für Österreich. Guck mal, da liegt immer noch ein Wasser, dass der die Ecke schießt, dann auch mal kurz noch was trinken kann. Hast du gesehen? Achso, ich dachte, das hätte einer hingeschmissen. Ui. Was? Aber man muss ja mal sagen, das war doch gar nichts. Doch, guck doch mal hier. Guck mal, da ist so ein Meter übers Tor gegangen, das ist doch nicht uiuiui. Doch, der neue. Weil der Torwart nicht mehr im Tor war. Uiuiui. Aber das Wiener Stadion ähnelt ja schon ein bisschen dem Berliner Olympiastadion, ne? Muss man sagen. Außer dass weniger Leute reingehen, genau, die Tatanbahn nicht blau ist. Oh doch. Doch. Verdammt. Wolltest mal wieder klugscheißen, ja, bevor du richtig hingeguckt hast. Ja, ist doch, stell dir mal vor, ich würde nur noch dann reden, nachdem ich richtig hingeguckt hätte. Da hätte ich überhaupt nichts mehr zu sagen. Hier, Fischertechnik, hattest du früher auch? Ja, nee, wollte ich immer, hatte ich aber nie. Hatte ich als Kind. Das waren diese grauen Dinge. Diese grauen, wo man so reinschiebt mit so roten Näschen dran. Mann, nee, ich hatte nur Lego und Playmobil, wenn überhaupt. Ja, hatte ich auch. Ja, hatte ich auch. Genau, hatte ich auch. Und ich hatte noch, wie hieß denn, das gab noch eins, wie hieß das denn? Das waren so Röhrchen, die du ineinander gesteckt hast. Wie hieß das denn? Das war irgendwas Perverses, das waren wir jetzt gar nicht. Trinkhalme, Trinkhalme, nee. Das waren mit so. Das war irgendwas Ekelhaftes. Nein, das waren so kleine Plastikröhrchen. Plastikant! Hieß das? Plastikant! Guten Tag, ich bin der neue Plastikant. Das ist so ein Doctor Who-Ding. Weißt du? Ja. Angriff der Plastikanten. Oh, das war mal ein Spitzenpass von dem Ösi eben. Der Ösi oder hat der Ösi? Hat er mal dem Deutschen mal kurz den Ball gegeben. Hier, du ist okay. Wie heißt der denn gefoult hat? Horak, die legen sich schon ins Zeug. Harnik. Harnik ist dasselbe wie Horak. Was ist denn das für ein Name eigentlich? Ach, der hat ihm eine gelatzt, hast du gesehen? Der Müller kriegt eh die ganze Zeit nur auf die Fresse. Achso, dann ist er es gewohnt. Nee, aber jetzt in dem Spiel habe ich jetzt schon, jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Foul sehe, ist der Müller involviert und immer als passiver Teil. Der Müller involviert. Es gab mal so eine österreichische Serie, die spielte in so einem sozialen Brennpunkt in Wien. Wie hieß die denn? Eine was? Eine Serie, Fernsehserie war das. Das war so Fiction. Also so. Die spielte in diesem sozialen Brennpunkt. Ah, oh Mann. Ne, ist zu lange her. Aber da gab es nämlich auch mal. Ja, ja, 80er. Und da gab es nämlich auch mal irgendwie einen an der Frittenbude, der dann auch die ganze Zeit erzählt hat, dass er involviert ist. Na, ich bin involviert, wissen's? Das ist das Einzige, woran ich mich erinnere. Aber es war sehr, sehr lustig. Dass es überhaupt eine Serie aus Österreich mal gegeben hat, die man Leute. Hervorragend. Hast du noch nie Kottan ermittelt gesehen? Nee. Echt nicht? Nee. Wir werden ein Video-Wochenende machen, okay, und alle Folgen von Kottan ermittelt gucken. Von wann ist das? Aus den 80ern? Das ist auch aus den 80ern, oder? Eine Krimiserie. Okay. Prinz nicht Kottan ermittelt, nee, nicht mit diesem verrückten Polizeichef, der von Kurt Weinzierl gespielt wird und eigentlich nur einen Kaffee haben will, aber keinen kriegt, weil der Kaffeeautomat ihn hasst und aktiv gegen ihn kämpft. Das ist sehr, sehr geil. Aber man muss kein Österreicher sein, um es lustig zu finden. Nee, überhaupt nicht. Das ist sowas von daneben. Das gibt's überhaupt nicht. Das ist sehr schön. Und Chat kennt's auch. Kottan ermittelt, der sicher. Quarkbällchen. Kottan, kennst du das Film? Kottan, das wird, ich kenne das nur vom Namen. Ich dachte auch eher, dass das irgendwie was Englisches ist. Nee. Kotten oder so. Nee, es ist Kottan. Adolf Kottan. Inspektor gibt es auch. Jerry Kottan. Ja, ich bin der Jerry Kottan. Und aber Sie wisst ihr, was ich wirklich komisch finde? Wenn ich mir das Ganze ohne die Atmo vorstelle. Also wirklich, das ist wirklich ganz stimmt, interessant. Stimmt, mit der Atmo im Kopf ist das eigentlich irgendwie ganz cool. Aber ja, was haben die anderen davon, was wir hier machen? Ja, genau. Das ist total bescheuert. Mit der Atmo ist es irgendwie... Aber die hören es einfach nur zur Not auf. Adolf Kottan, der hat auch immer mit der Fernsehansagerin geredet und die hat dann geantwortet. Adolf Kottan. Mhm. Inspektor gibt's gar nicht. Ist es zufällig Major? Ausgewählt, der Laden, der Name? Nein, in Österreich, ich meine, also Grissemann hat ja mal gesagt, also der Kollege von Radio, der unter anderem bei Radio 1 zu hören ist, der hat ja mal gesagt, sie brauchen nicht zu glauben, dass es in Österreich nur Rechtsradikale wohnen. Das ist schon noch lange nicht so. Da sind auch sehr, sehr viele Nationalsozialisten dabei. Kennt ihr eigentlich diesen Sketch von Stermann und Grissemann, wo sie das Cordoba-Spiel vertun? Ja, sicher. Das war die Ankündigung, die Ankündigung dieses Quatsches, den wir hier gerade veranstalten, hat dazu geführt, dass ich das, glaube ich, ungefähr 100 Mal per Twitter geschickt gekriegt habe. Und ich habe den Verdacht, das war so ein bisschen nach dem Motto so, was wollt ihr Spasse Macken den beiden da das Wasser reichen oder was? Ja. Nein. Also sie sind im Zweifel natürlich viel unterhaltsamer. Ja, natürlich. Ja. Weil wir uns die ganze Zeit unterhalten. Liesen. Der sieht ein bisschen aus wie Jens Jeremies früher. Kennst du noch Jens Jeremies? Nee. Jens Jeremies war so ein hässlicher deutscher Spieler vor, na, wann war das? 10 Jahren, ja. Die meisten Spieler sind hässlich. So ein glückloser, schlechter Spieler in der ganz dunklen Zeit der deutschen Nationalmannschaft. Es war unter Fuchs war das noch. Obwohl Fuchs ist ja kein glückloser Zeit. Das war schon auch noch unter Völler. War später, ne? Ja, also genau. Man muss ja auch sagen, dass die Zeit Vogts ja eine sehr erfolgreiche Zeit war, auch wenn man Vogts heute immer so belächelt. Aber das ist ja nur, weil er auf den Beckenbauer gefolgt ist, ne? Ja. Aber wenn du dir diese Mannschaft mal anguckst, die 2002 Vize-Weltmeister wurde, dann kriegst du nur das Gruseln. Also da war Carsten Janka vorne. Ja, ja, gut. Aber das war sowieso so eine komische Carsten WM. Ramelow. Ramelow ist doch der Typ aus Thüringen, dachte ich, von der Linkspartei. Ja, richtig. Ach so, naja, genau. Ja, so der ähnlich. Der hat früher beim Das sind immer die richtigen. Genau, richtig. Und der Vater von dem, genau. Der hat damals das Perpetuum mobile im Rhein versenkt. Commerzbank gemeinsam mehr erreichen. Wir wollen immer das ist auch immer wieder geil. Diese Bankenwerbung, ey. Wo ich auch denke, haben die überhaupt noch Kunden? Wer geht denn da noch hin? So, ich bin. Ist auch immer wieder schön. Guck mal hier, Bet & Win kannst du schon wohl. Ja, wetten. Aber die sind uncool. Warum? Weil ich da nicht Fairwetten machen kann. Achso. Nee, geht's nicht. Ich weiß es noch nicht, ich habe da nicht geguckt. Also ich fand das einfach ganz, ganz sympathisch. Das ist eben, also da, wo ich, wenn ich mal online was mache, dann ist das eben wirklich die Webseite von einem Bookie in Charlottenburg. Da kannst du im Zweifelsfall auch hingehen. Und das finde ich ganz nett. Ja. Aber hängen da nicht nur so ganz, so wie bei McFit so die? Nee, bei die Väter von denen, die wirklich McFit die rauchenden Väter des genau. McFit-Trainierenden. Genau. Ja, Holger, machst du Pferdewetten? Ja, aber nur so zum Spaß. Also auch nicht gehst so. Gehst du auch auf die Rennbahn? Wenn ich kann, ja. Bisher hatte ich immer das Problem, dass ich mag nur Galopprennen. Trabrennen kann ich jetzt wieder anfangen. Mhm. Und Es sind selten Rennen hier in Hoppegarten, vielleicht so sechs, acht Stück im Jahr, und bisher habe ich es nicht geschafft hinzugehen. Ich habe früher, als ich jung war, vor 20 Jahren habe ich auf der Galopprennbahn gearbeitet in Nordrhein-Westfalen. Ich stelle mir das schon geil vor. Also das, ich kenne es tatsächlich nur aus dem Fernsehen, aber ich glaube, von der Atmosphäre ist es dann wirklich so, dass dann du das so... Du kannst in Frankfurt auf die Galopprennbahn gehen, das, ja. Oder gibt es in Wiesbaden nicht sowas auch? Nee, in Wiesbaden gibt es ja diese Pferdenächte, sind aber so Turnierveranstaltungen, so über irgendwelche Hindernisse hüpfen, ja, und so Sachen. Das ist total lame. Und so Military-Zeugs, ne? So. Ja, im besten Falle, das geht ja mal noch. Aber ja, also die wenigstens aufeinander schießen würden dabei, ne? Klingt so vielversprechend. Nein, das ist schon toll. Ist natürlich jetzt nicht so Ascot, ne? Also das ist nicht zu vergleichen. Also, da müsstest du was nach ist denn da für ein Publikum? Was du machen kannst, ist ja relativ in der Nähe bei dir, nach Baden-Baden mal fahren. In Baden-Baden ist ja relativ in der Nähe. Das sind über 200 Kilometer. Das ist aber relative Nähe. Wir sind hier in Berlin, wenn der genau, gut, okay, ja. In relativer Nähe zu Berlin liegt, hä? Nichts. Siehste? Ja. Oh. Leipzig, genau. Ja. Und in Baden-Baden gibt es ja dann immer irgendwie den großen Preis von Deutschland, heißt das, glaube ich. Und das ist dann eben auch so ein Rennen, wo dann auch die Frauen mit diesen großen Hüten kommen und so, also wie man das sich aus dem Fernsehen vorstellt. Und sonst ist die Stimmung eigentlich relativ normal. Da laufen wirklich relativ normale Menschen rum. Meine Frau Großmutter lebte in Baden-Baden und sie hatte auch solche großen Hüte. Und Baden-Baden ist eine ganz komische Stadt. Also ich glaube, da gibt's nur Reiche. Da gibt's nur reiche alte Menschen, und zumindest vor so 8 Jahren oder sowas habe ich das mal gehört, ist in keiner anderen Stadt Deutschlands mehr Cabrios zugelassen. Also Baden-Baden gehört auch zur Hälfte Russen. Also die ganzen Immobilien sind alles von Russen aufgekauft und die haben ein großes Problem damit. Ja, ein Freund von mir hat da ein Haus in Baden-Baden. Also der lebt da. Ist Russe? Der ist Berliner sogar. Und die haben sich damals ein Haus gekauft und sind da hingezogen, also beruflich haben sie ein Haus gekauft. Er ist von Berlin nach Baden-Baden gezogen, warum? Beruflich bedingt, also ab einem bestimmten... Öl. Öl. Geschäft. Medien. Ach so. Ist dann da, also ja, ist da unten so kleben geblieben. Und dann haben die sich hier, dass ich mit seiner Frau ein Haus gekauft. Und der erzählte das auch, dass das ganz schlimm wäre, weil die Russen eben dazu neigen, jeden Preis zu bezahlen. So, ja, egal. Ja, geben Sie es mir. Packen Sie es ein. Und wer komisch guckt, ist der Gomez nämlich. Der Gomez. Was machst du denn da eigentlich die ganze Zeit? Ich gucke immer so, was auf Twitter los ist, weil deine Timeline ist nicht meine Timeline. Achso, ja, verstehe. Deine Timeline ist nicht meine Timeline. Wie viele Leuten folgst du eigentlich so? Das sind gar nicht so viele. Nein, ich gucke gerade auf die Replies. Hm. Wie viele Leuten folge ich denn eigentlich so? Weiß ich gar nicht. 250 oder so? 307. Und ganz schön viel. Ja. Die meisten davon kenne ich zumindest irgendwo her. Also, dass man sich mal getroffen hat oder so. Das ist auch eigentlich eine ganz praktische Policy, zu sagen, so, ich folge nur den Leuten, die ich in irgendeinem Kontext mal außerhalb Twitters kennengelernt habe. Ja, da würde ich nicht viele Leuten folgen. Dann gibt es natürlich noch so irgendwie die ganz coolen Säue, denen man einfach so folgen muss. Ja. So, aber ich würde, glaube ich, dann, ich kenne gar nicht so viele Leute so außerhalb, unabhängig vom Internet, die dann aber auch zufällig auch noch auf Twitter sind. Also ich kenne gar nicht, weißt du? Ja, das ist sehr sicher, man bleibt natürlich so ein bisschen unter sich. Ja, ne? Wir sind schon arme Schweine, so ist das jetzt nicht. Sitzen wir da so. Letztlich. Aber ich fühle mich die ganze Zeit, wie wir hier so sitzen, ich fühle mich schon wie so ein Kommentatorenteam. Ja, wenn wir was zum Spiel zu sagen hätten, wäre das... Ja, sollten wir vielleicht auch ab und zu mal. Ja, das macht ja der Phil, der kennt sich nichts aus. Ja, ist schon klar. Aber Phil, du hast jetzt dein... Ui, die hatten wohl eine Chance gerade, die Österreicher. Eine Riesenchance. Ja, die hatten sie oft. Ui. Neuer, warte mal, was hat er denn gemacht? Ja, also mit eurem 3-1-Tipp sehe ich auch so ein bisschen schwarz. Wieso sind doch noch... Ich sag ja, ich sag ja, die Ösis sind unterschätzt. Nee. Ja, na doch. Klar. Nein, die hängen jetzt sich schon. Wahrscheinlich die spielen, rein, die spielen jetzt Möd und in der zweiten Halbzeit werden die eingetütet, die Würste. Meinst du? Ja, die Käsekreiner die werden jetzt müde, ja, die werden jetzt im Kreis. Ja, dann gehen wir eine ätrige essen. Noch kann man auf den Spielausgang wetten, ne? Du meinst, wir können ja untereinander wetten. Ja, okay, ein Fünfer, das Deutschland, ich habe kein Geld dabei. Du musst es ja eben schon das Essen bezahlen. Kannst mir das nächste Mal dann geben, weil du verlierst ja sowieso. Stimmt. Ja. Aber wie machen wir das denn? Machen wir jetzt so ein Ja, also man muss halt sagen, jeder legt halt also, jetzt, ja, gut, sagt klar, halt ein Fünfer oder ein Zehner. Seid ihr mutig oder seid ihr feige oder mutig? Wir also ich habe jetzt nicht gerade hier so eine riesige Heizkostennachzahlung gehabt. Ne? Wir können auch gerne... Nee, Zehner ist. Ich bin ja Kapitalist, nee, Zehner, also wir können gerne um. Zehner. Ein Zehner, was? Zehner. Jeder ein Zehner? Zehner ist rund. Aber man muss natürlich jetzt auch jeder auf was anderes. Man kann jetzt nicht auf gewinnen oder verlieren. Das ist ja, aber einer muss unentschieden. Die Tendenz. Einer muss unentschieden und die anderen beiden dann. Ja, gut, ich, ja. Das haben wir jetzt davon. Das hätten wir uns mal vorher überlegen sollen. Ja, scheiße. Das klären wir in der Halbzeit. Wir gucken jetzt, die Halbzeit ist ja sowieso gleich. Was machen wir in der Halbzeit mit dem Stream? Machen wir den Stream so lange aus? Nee, das ist auch assi. Nee, da kommt dann Werbung, da können wir uns über die Werbung auslassen. Wir können irgendwas einspielen oder irgendwie. Ja, nee, das ist dann wieder Urheberrechtsverletzung. Oder wir machen Fußball-Quiz. Die können ja keine Werbung machen, das ist ja das Erste. Also die bringen wahrscheinlich Zwischenberichterstattung. Waldemar Hartmann, ne? Ja, ja, im schlimmsten Falle. Die finden Waldemar Hartmann. Wobei, der kommt danach. Weil die ist WM-Club. Echt? Ja. Das sollte jetzt so ein Spruch sein. Das kann doch nicht sein, dass die ARD Waldemar Hartmann immer noch senden lässt. Was glaubst du denn? Doch. Der Typ ist doch noch nicht mal lustig. Bis zur Rente wird der. Der ist doch in Rente. Sitzt dann da auch wieder dieser entsetzliche, dieser schlechte Comedian. Dieser Matze Knob heißt er, dieser schlechte Beckenbauer-Imitator. Wie heißt er hier? Paul Breitner, genau. Aber das finde ich ja dann schon wieder lustig. Paul Breitner. Paul Breitner ist das größte Arschloch, was überhaupt im deutschen Fernsehen jemals Waldemar Hartmann und dieser Beckenbauer-Imitator, das geht halt gar nicht. Also Waldemar Hartmann ginge vielleicht noch, aber dieser Beckenbauer-Imitator, den habe ich schon scheiße gefunden. Der hat früher dieses Ritchie gemacht. Ja, den habe ich, wollte gerade sagen, den habe ich schon scheiße gefunden, als er diesen Ritchie gemacht hat. Das war schon nicht lustig. Oh. Was denn? Mann, aber das ist denn, warum gibt es denn hier mal kein Tor jetzt? Also, jetzt werde ich langsam böse. Damit wir was zu erzählen haben. Der Phil wollte auch. Ja, ich wollte mich mal kurz aufregen. Das bringt mich gleich zum Pausenprogramm. Also, erinnert mich gleich nochmal an Super Ritchie. Ja. Kommen wir dann nochmal drauf. Okay. Ja. Du kannst wahrscheinlich kannst du froh sein, dass du in Wiesbaden bist. Und nicht meinen Hass. Ui! Oh! Was? Das heißt. War das ein Tor? Tor! Gomez! Tor! Achtung! Tor! Au! Tor! So. Was meinst du, wie das gewesen wäre, wenn ich einen Kompressor ausgemacht hätte? Ich habe den Zehner auf Deutschland gesetzt, ne? 3-1. Ja. Du hast noch gar nichts gesetzt. In der Halbzeit können wir nochmal neu wetten. Ja, toll. Aber das ist total unspektakuläres Scheißtor. Das ist schön, total langweilig. Im Chat hat einer gemerkt, die labern so viel, die kriegen nicht mal das Tor mit. So geht Fußball. Ah, aber das war ein Luschentor. Das ist irgendwie. Ja, und jetzt. Guck dir mal die Haare an. Guckst du dir mal an. Ja, was ist das überhaupt für eine Frise? Wenn der das mal im Winter gemacht hätte, dann wäre der an diesem Pfahl kleben geblieben. Das wäre aber auch ein schönes Bild. Stimmt. Ich hab erste Handinformationen über die sexuelle Vorliebe von Jogi Löw. Erzähl. Sollten wir das live verbreiten? Und das veröffentlichen? Was denn? Naja. Ich hab doch jetzt angedeutet, worum es geht. Der pinkelt sich gerne, lässt sich gerne anpinkeln. Nicht oder so, nein, nein, so. Eher so. Ich meine, wenn ich das schon so sage, dann wird ja eigentlich schon relativ klar, was vermutet wird. Dass der schwul ist? Ja. Ja, aber das wird doch, irgendwie ist doch jeder mal dran, ne? Ja, irgendwie ja, heute aber ist nicht, dann Jogi Löw schwul, nee, was morgen ist dann Gomez. Das habe ich aber schwul. Aus einer Richtung, die schon relativ... Übermorgen ist Wolfgang Overath schwul gewesen. Nee. Kennt ihr Mozzi Mabuse? Bitte was? Mozzi Mabuse? Nein, kenne ich. Ist das eigentlich Mozzi, neues Wort Mabuse, oder ist es ein Frau mit Mozzi, neues Wort Buse? Wie Ma Baker. Oh, es ist halbzeit. Buse. Das können wir mal einspielen, nee. Nein, Mozzi Mabuse ist eine, jetzt machen wir uns hier mal ein bisschen leiser. Mozzi Mabuse. Mozzi Mabuse ist eine afrikanische Frau, die bei Let's Dance, das ist eine Show, die auf Sat.1 gezeigt wird, wo Prominente herumtanzen und sich lächerlich machen, und die in der Jury gesagt, sitzt. Ja? Und die wurde zur WM nach Südafrika, wurde sie mit dem deutschen Team so mitgeschickt, so medienmäßig. Weil sie schwarz ist. Das kriegt der Fernsehredakteur dann gerade noch gepasst. Genau. Oh, die ist schwarz, die schicken wir nach Afrika. Ich komme aus Kiel. Ich habe über eine Quelle erfahren, dass sie... Sie hat natürlich mit Günter Netzer und den ganzen Leuten so rumgehangen die ganze Zeit. Und Günter Netzer und Gerhard Delling haben der gesteckt, das ist eine komplette, also dass jeder wüsste im Team, dass Jogi. Cool. Sollen wir es rausschneiden? Ich finde das so völlig albern, dass man sowas überhaupt bespricht. Nee, ich finde das nicht albern, weil wenn der Mensch, zum Beispiel, er hätte ja mal eine Chance, das mal zu einfach mal so, weißt du? Also ich meine, wenn das der Jogi Löw jetzt mal sagen würde. Dann würden sie den genauso fertig machen wie alle anderen auch. Nee, weil solange er der Bundestrainer ist, also vor aus deutscher Seite. Er ist so erfolgreich. Nicht, ja, stimmt. Glaube ich den nicht. Den kennst du nicht. Also, das muss jemand machen, der so erfolgreich ist wie der Löw. Das Traurige ist, es haben sich bisher zwei Profispieler geoutet, europaweit. Ja. Das war einmal in England, der hat sich später umgebracht, weil er keine Beschäftigung mehr gefunden hat nach diesem Outing. Und jetzt vor kurzem noch ein Däne, ein ganz junger Spieler. Ja. Und mal gespannt, wie das mit dem weitergeht. Also es ist eigentlich eine unfassbar, dass das heute noch so ein Thema ist. Aber gerade im Fußball als Spieler, Lahm hat ja letztens auch gesagt, wenn er schwul wäre, würde er sich nicht outen. Ja. Weil es einfach, du da so viel Gegenwind kriegst. Ja. Das kann ich verstehen. Ich wenn es nur von den Rängen ist. Ja, die Ränge sind ja das Problem, denke ich mal. Ja, stimmt. Das, naja, aber dann knickt der Verein ein und sagt, naja, den nehmen wir im Zweifelsfall lieber nicht. Genau. Ja? Ja, aber deswegen zum Beispiel der Bundestrainer, verstehst du, wenn der das machen würde? Ich meine, es ist natürlich auch nochmal, ob das überhaupt irgendeinen Effekt auf die Spieler hätte oder so. Nein. Aber ich weiß nicht, ich finde das aber. Es würde halt auch nicht fair. Also der Bundestrainer ist natürlich, der schwebt halt auch über den Dingen, ne? Der steht dann halt nicht irgendwie auf dem Betzenberg und wird angepöbelt, weil der kommt da nie hin. Ne? Ja, der ist letztlich draußen. Also die Spieler kriegen dann eben von der gegnerischen Kurve irgendwie eingeschenkt. Ne? Und das ist dann richtig hässlich, ne? Weil das ist dann im Zweifelsfall, ist das dann wirklich so dieser Bodensatz, der auch, also so diese fremdenfeindlichen Politverächter, also da rekrutiert sich das ja so ein bisschen. Ja, was ich übrigens interessant fand, also ich gerade den Beckmann sah, eine Freundin von mir hat sich einen HD-Fernseher gekauft und dazu irgendwann kommt eine Kurznachricht. Boah, sieht der Beckmann in HD fertig aus. Das fand ich auch krass. Da werden sich echt noch einige umgucken. Ja, das ist HD macht so hässlich, das gibt's gar nicht. Das hatten wir doch neulich schon mal das Thema. Kannst du nur noch fette junge Menschen ins Fernsehen lassen, weil die so glatte Haut haben, weil die so aufgedunsen sind. Ja. Das ist so überhaupt nicht mein Problem. Was? Ich habe den Fernseher hier seit 20 Jahren. Die alte Röhre. Die alte Röhre bei dem VPT, da sieht man gar nichts drin. Ich habe den Fernseher seit 20 Jahren, seitdem heize ich auch nicht. Wir sagen nicht heizen, ja. Wieso steht denn hier jetzt der Rötchen? Warum interviewen die den Rötchen denn? Ja, weil er so schön im Sonnenlicht aussieht. Angela Merkel. Der Müller, gell? Was will eigentlich der Müller noch? Der will doch, was macht denn der überhaupt noch da? Ach, der ist aus dem Saarland. Der ist der nicht schon längst weg? Boah, das kann ich mir nicht anhören, wie die Merkel wieder über Atom redet. Da wird mir schon wieder so. Bei der Gelegenheit hole ich mir gerade noch ein Bier. Neulich, weiß gar nicht, wo ich das, wie ich das wieder aufgeschnappt. Da kann auch natürlich sein, dass ich mir das selber ausgedacht habe. Die Merkel sieht so aus, wie die CDU fertig ist, ne? So irgendwie. Ja, also völlig. Die ist auch so das Gesicht ist so ein Gradmesser dafür, wie es der CDU geht. Völlig runter, völlig verbraucht. Ja. Wobei das auch faszinierend finde ich ja immer die Handhaltung von ihr, ne? Bei jeder Gelegenheit. Da gibt es auch Verschwörungstheorien zu. Ich weiß leider nicht mehr, wie die gehen, aber da gibt es sehr schöne Verschwörungstheorien dazu, weil guck doch mal, wie die stehen, das ist doch auch so ein geheimes Zeichen der Illuminaten oder irgend so ein Scheiß. Oh, und der Busch, der halt die ja auch immer so und Ja, sie steht wirklich immer so da, ne? Wenn sie diplomatisch. Sieht die alte was die in den Jahren. Guck mal, wer sitzt da? Wahnsinn. Das sind hier die. Und ich meine, das ist auch der beste Hinweis darauf, dass niemand, der bei Verstand ist, in die Politik geht. Ja. Weil das hinterlässt solche Spuren, wie du bei der Merkel sehen kannst, und du kommst nicht mal, sondern dich hassen auch noch Leute und du musst dich von solchen Spassemacken wie uns blöd anquatschen lassen. da gehe ich doch lieber irgendwie als Vorstandsmitglied zu irgendwie was Richtigem. Also. Und hier so ein Tom Buro, der ist besser bezahlt als die Merkel, würde ich mal denken, der da die Nachrichten spricht. Der geht gleich nach Hause und zwitschert sich dann ein, wenn die Merkel nach Hause geht, klingelt ihr Handy und irgendwie ein afrikanischer Diktator ist dran und sagt, der braucht mal wieder Gewehre. Vor allem darf sie sich zu Hause einschließen. Mhm. Tja. Wie ist denn das? Das ist auch, wenn die nach deren Karriere, die haben lebenslangen Personenschutz, oder? Nee, nicht lebenslang, das geht so stufenweise. Also am Anfang ist es noch relativ heftig und so nach 10 Jahren, es gibt ja so nach ein paar Jahren immer so eine neue Stufe und es wird so langsam runtergestuft, habe ich gehört. Weißt du das besser? Nee, keine Ahnung. Ja. Wie ist denn das mit dem Momper? Hier Momper. Steht ab und zu, ja genau, Momper. Das ist wahrscheinlich ein gutes Momper finde ich sowieso super. Momper ist so the pain in the ass of the CDU. Der wohnt hier in der Straße. Der hat vor allen Dingen vorher in der Straße gewohnt, wo ich gewohnt habe, hier zwei parallele Straßen weiter. Das ist auch ganz witzig. Ist ich glaube, kann das sein, dass hier jeder erzählt, uns. Der Momper wohnt in meiner Straße. Das kann doch nicht auch sein. Der Momper wohnt ja nicht in Tempelhof. Das ist so ein Berliner Running Gag. Der Momper ist echt lustig. Das finde ich auch so geil, dass der Momper regierender war, als die Mauer gefallen ist. Ich glaube, darüber wird der Kohl sich noch im Grab umdrehen. Das nicht Dippchen, der alte Baulöwe hier. Aber jetzt mal nochmal, um die Frage zu beantworten. Hier steht ab und zu so einmal im Monat steht ein alter Corsa mit Polizeikorsa vor der Tür da vorne. Polizeikorsa, ja, die bewachen den Momper. Du kennst doch diese ganz armen Säue, diese ganz armen Polizisten, die fahren doch mit dem Corsa hier rum. Hast du mal die Polizisten mit den 50er Rollern gesehen? Kennst du die? Ach komm. Es gibt, ich weiß nicht, ob es das hier gibt. Hier das ich habe es nicht in Berlin gesehen, es war in Nordrhein-Westfalen. Es waren eben Polizisten mit 50er Roller, wo Polizei drauf stand. Nee, es gibt und dann hatten die aber diese riesigen BMW-Systemhelme auf dem Kopf, auf so einem kleinen Knödelroller, wo jeder Jugendliche sagt so, die singen so Beefwurst. Da, das war echt total schlimm, ey. Das war so peinlich. Wie heißen die Viecher nochmal? Welche? Ja, diese Tiere, an die ich gerade denken muss. Diese Kinderfiguren im Fernsehen. Teletubbies? Chat, ja, genau. Danke. So wie die Teletubbies. Ja, aber fahren bei euch eigentlich auch diese, es gibt doch diese Zweiräder, wo du so drauf stehst. Ja, habe ich neulich. Siehst du jetzt auch relativ viel. Nicht Segways. Du meinst diese. Doch. Ich meine tatsächlich diese Segways. Die gibt es jetzt auch für die Polizei. Ja, in Frankfurt auf dem Messegelände fahren die damit rum. Also die Polizei, die in Frankfurt das Messegelände. Das ist ja mal noch. Auf einem abgeschlossenen Gelände, aber in der Stadt. Ja. Das muss schon warnen. Also die träumen wahrscheinlich von dem Roller, von dem du erzählt hast. Das kann natürlich sein. Nee, es gibt aber auch Fahrradpolizisten. Die sollen froh sein, dass sie kein Kickboard benutzen müssen. So, sie nehmen jetzt hier das Kinderspielzeug und fahren damit durch die Stadt. Zur Strafe. Ist kein Wunder, dass die Polizisten alle aggressiv werden. Warum geht man denn schließlich zur Polizei? Genau. Zum Ballern und Segway fahren. So, dem Ladic, der wird jetzt. Das ist auch so. Der wird jetzt ein bisschen so gemacht. Ja, nee, den kriegen sie an den Eiern, die alte Drecksau. Ja gut, aber also, was heißt, der kommt halt im Knast. Ja, dann kommt, das ist doch super. Ist doch super. Also ich finde es ja erstaunlich, dass die immer sterbenskrank sind, wenn man die schnappt. Ja, ne? Urplötzlich. Oh, jetzt fällt es mir auf. Fit genug für einen Genozid, aber wenn sie dann geschnappt werden, plötzlich ist ganz das schlecht. Schon, also wenn der in den Knast kommt, finde ich gut. Sieg des Rechts. Ja. Das ist und eben nicht so eine Bin Laden-Nummer. Klar würde man sich so von Herzen wünschen, dass da auch mal irgendwie so ein Navy SEAL-Team einreitet und sagt, guten Tag, sind Sie Herr Mladic? Wir haben eine Nachricht von unserem Präsidenten für Sie. Aber so, ich finde es echt super, dass das Recht sieht. Das wäre schon schön gewesen, so wenn Sie den Osama eingelocht hätten. Das wäre überhaupt nicht schön, das wäre eine Katastrophe geworden. Wo hättest du denn, was ist hier los? Hast du mal, weißt du, was in Spandau los war, als dieser alte Scheiß-Nazi Hess da noch gesessen hat? Ja. Da sind ständig die Fleischmützen aufmarschiert. Sind, gell? Ja, sicher. Ja. Was glaubst du, was los wäre, wenn so ein Osama, ich meine, ja, stimmt. Stell dir mal vor, du buchtest den dann irgendwo Stuttgart-Stammheim oder so. Nein, du musst den irgendwo einbuchten, wo es gar nicht. Was glaubst du, was da los ist, ey? Oh ja, Mann. Okay. So viel Langhaarschneider kannst du gar nicht verkaufen. Ne? Was sagt hier EHEC? Die EHEC-Infektion. Ich hätte den ja ECMI genannt, den Erreger. Das ist irgendwie viel lustiger geworden. Hast du auch schon den ECMI-Erreger? Ja, unten rechts. Ah. Entschuldigung, Leute. Was war denn das für eine geile Grafik da gerade bei den Tagesthemen? Ich auch mal. Was ging's da? Na, um das Spiel. Und das war eine Mozartkugel gegen den Fußball. Also, ich habe auch manchmal echt das Gefühl, dass die Jungs, die da die Grafik machen bei den Tagesthemen und so, dass das irgendwie, die sitzen im Keller, kiffen sich ein. Also, los, jetzt mal hier. Mach mal hier, das ist irgendwas Österreich. Das ist total geil. Ja. Jungs, ich hab letzte Woche habe ich einen alten Rolling Stone gefunden von letztem Jahr zur WM. Und da ist neben dem, richtig, da ist neben dem Interview mit Michael Ballack sind da die Lieblingsmusiker sämtlicher Nationalspieler aufgeführt, also Schande. Deren Musik. Oh, schön. Das hättest du jetzt mal schön in der Halbzeit erzählen sollen. Aber er ist ja nicht mach zu Wort gekommen. Ja, stimmt. Ja. Okay, erzähl. Pass auf, es sind diverse Kategorien, also sprich Lieblingssongs, erste Platte, Feiersong und so weiter. Das ist wirklich, es ist sehr erstaunlich. Ja. Da hast du zum Beispiel, es geht los mit Philipp Lahm, der als Lieblingssong hat Reinhard Fendrich, Weister Herzhorst via Bergwerk. Ach, das ist jetzt nicht wahr, oder? Das ist wirklich, das hat er wirklich angegeben. Ja, aber das ist so wie normal die Umfragen auch auf der Straße, wenn sie sagen so, haben Sie was gegen Ausländer? Ja, alle raus! oder so. Also einfach nur, um die Umfrage kaputt zu machen. Nein, der Philipp Lahm. Der hat Faxen gemacht. Das meint der nicht ernst. Das redest du dir nicht ein. Vor allen Dingen auch das ganze andere passt perfekt. Also Lieblingskünstler ist STS. Kennt ihr noch STS? STS? Nee. Sozialistischer Deutscher Studentenbund. Genau. STS? Nee. Nee, was denn? Was denn STS? 66 Sputnik. Die hatten einen Hit in den 80ern, Evil wieder Horn hier. Ah, oh, Evil Horn noch Fürstenfeld. Fürstenfeld-Buck. Ach Gott, die hießen so. STS. Fürstenfeld. Und welchen Künstler er gerne treffen würde, Reinhard Fendrich, da hat er heute auch... Das war Philipp Lahm jetzt alles, oder was? Das sind eigentlich fast nur österreichische... Aber ernsthaft, man macht das doch wirklich, sobald irgendwie jemand sagt, hätten Sie Zeit für eine Umfrage, gibt man doch nur schwachsinnige Antworten. Also wenn du, Holgi. Jeder normale Mensch macht das, darum stimmen doch auch diese Hochrechnungen nie. Sollte ich tun, auch mal, ne? Ich werde nie gefragt. Echt nicht? Nee. Irgendwie so, Ich werde nie angerufen, ich werde nie angesprochen. Das ist doof. Also ich finde das immer total lustig, dann so maximal faschistoide Antworten zu geben. Wie war total klasse. Ja, aber jetzt gib doch mal ein paar Beispiele, Phil, bitte. Naja, beispielsweise Lukas Podolski. Das ist ziemlich vorhersehbar. Hip-Hop bestimmt. Black Fills. Hip-Hop. Michael Jackson, Lieblingssong Billie Jean. Erste Platte History. Firesong Queen, We Are the Champions, natürlich. Was die fast alle übrigens angegeben haben. Ja, aber ich komme ja aus derselben Gegend wie Podolski. Und wir haben das früher auf den Partys immer gehört und mitgesungen. Ja, aber das sagt der Fußballer auch, weil es halt so lustig ist. Ja, ne? Vor allen Dingen, der Fußballer hört halt immer, wenn er irgendwie was gewonnen hat. Das ist schon klar. Und wen er gerne treffen würde, P. Diddy, Rihanna und JC. Als hätte man sich auch so und zwar nackt aufeinander. Selbstverständlich. Damit die seine Kinder tragen. Obwohl, ist Rihanna jung genug für Jay-Z? War das überhaupt Jay-Z, der sich immer an den Kindern vergriffen hat? Nee, das war Kelly. I believe I can fly. Ja. Der ist auch weg vom Fenster jetzt, ne? R. Kelly? Ja, total. Ja, der hat genug verdient, hm? Der hat ein bisschen zu viel an kleinen Kindern rumgespielt. Ich glaube auch, ja. Die Sau. Stefan Kiesling hat beispielsweise Lieblingssong Mr. Big To Be With You. Oh Gott. 20 Jahre alt. Das ist schlimm. Guck mal, die haben schlechte Laune hier, die deutschen Spieler. Guck mal, ist jetzt mal live dabei, wie der Yogi noch auf die Spieler einredet. Das sind ganz seltene Bilder, die man hier sieht. Ja, aber das ist ja das auch... Geht also, was heißt einredet? Also, hört ja keiner zu. Das ist das, was die Leute sehen. Ah, hier. Ihr müsst jetzt aber mal ein bisschen Gas geben. Hast du mal diesen Film gesehen, dieses Sommermärchen? Nee, habe ich nicht gesehen. Taugt das? Naja, ich finde es eigentlich ganz unterhaltsam so. Aber jetzt mal abgesehen davon, da siehst du nur, dass der Klinsmann wirklich von niemandem ernst genommen wurde in der ganzen Mannschaft. Das siehst du wirklich in diesem Film. Echt? Also erstens, man weiß nach diesem Film, dass der Löw damals schon der Trainer war, dass der alles, was irgendwie Taktik war, das hat alles der Löw gemacht und der Klinsi kam dann immer mal so rein und meinte so, jetzt machst du aber mal, gell? Jetzt haust du mal auf die Kacke! Und alle saßen so und haben so sich geguckt, so, ist aber okay. Warum war dann Klinsmann überhaupt da? Weil die Kanzlerin das wollte? Naja, das weiß ich nicht. Ich glaube, weil sie erstens einen bekannten Namen brauchten. Er hatte ja auch gar keine... Hatte der eigentlich eine wirkliche Trainerlizenz? Naja, erstmal, weil Daum gekokst hat. Also er stand ja schon fest als Nationaltrainer. Dann kam die Kiste mit dem Koks raus. Daum ist beim Koksen erwischt worden. Ja. Naja, nicht mal. Hönes hat das, ist gesagt, an die Presse gegangen. Verschnupft. Ja. Und er hätte das einfach aussitzen müssen. Aber er hat stattdessen gesagt, ich habe ein reines Gewissen und ich mache jetzt eine Haarprobe. Ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Absolut unfassbar im Grunde. Ja, vor allen Dingen hat er das dann, schön fand ich seine Reaktion auf der Pressekonferenz, als er dann aufgeflogen war, wo er wirklich da saß und einfach nur gelacht hat und meinte, ja, habe ich ja wohl mit Zitronen gehandelt, ne? Das fand ich so. Alleine dafür hätte man ihn wieder zum Bundestrainer machen müssen. Er hat eine relative Coolness, der Gedaum. Ja, wobei bleibt ja auch nichts anderes übrig eigentlich dann. Ne? Also das ist auch so ein Typ, wo man sich denkt, den kann keiner ernst nehmen. Mhm. Aber ich kenne über ein paar Ecken einen von den Jugendspielern bei der Eintracht, die unter ihm trainiert haben jetzt bis vor ein paar Tagen. Und die hatten alle, wohl die ganze Mannschaft muss wohl eine recht hohe Meinung von ihm gehabt haben. Was ich mir hätte nie so vorstellen können. Vom Daumen, ja. Aber warum nicht? Also ich fand den auch nie wirklich unsympathisch. Ja, und aber weil er Koks... Ja Gott, was? Also, wenn du seine Interviews hörst und so von was er da fabuliert, das ist schon ziemlich... Der war neulich mal im Sportstudio, als er noch bei der Eintracht war. Es ist ein gut eingrenzbarer Zeitraum. Und Da fand ich ihn eigentlich ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Mhm. Also es war so, ja. Unterhaltsam also, ist der. Unterhaltsam und auch nicht schon. Doof. Also der hat schon Witz, der hat schon irgendwie, aber ich meine, er ist halt komplett unbrauchbar als Fußballtrainer halt. Also, George Bush war auch unterhaltsam, war ein lustiger Typ. Ja. Stimmt. Aber als Präsident eher unbrauchbar. Ja, ist ein Argument. Naja, um mal drauf zurückzukommen. Und danach war ja für eine Nacht Paul Breitner Nationaltrainer. Ja, das war die schwarze Nacht. Die schwarze Wie ist das denn Nacht. Passiert? Zählkandidat, oder? Ja. Die hatten ihn bestimmt, dieses Gremium aus, das war damals noch Meyer Vorfelder, genau. Und Egidius Braun und Konsorten, und die haben gedacht, naja gut, dann soll es der Paul machen. Und er ist wohl an die Presse gegangen und hat die erstmal alle in die Pfanne gehauen und hat gesagt, so als erstes beschneide ich deren Kompetenzen und die sollen mir nicht mehr reinreden. Das war natürlich genau falsch. Daraufhin haben sie ihn sofort wieder gekickt. Ja, aber Paul Breitner ist halt auch so ein unglaublicher Idiot. Also das ist auch so eine generelle Konsens darüber, glaube ich. Ja, in jeder Szene und in jedem Bereich ist irgendwie klar, Paul Breitner, der kann auch zum Waldi gehen nach dem Spiel, aber dann hat sich die Sache auch. Geh mal zum Waldi. Genau. Dann bist du wenigstens auch mal im Fernsehen wieder. Ja, und dann hatten sie wohl... Spiel geht eigentlich weiter, ne? Ja. Ich sag ja nur. Ich finde so Fun Facts finde ich ja viel besser. Ja, ich sag ja nur. Warum ist eigentlich auf meinem rechten Ohr jetzt nicht weniger Fun Facts überhaupt? Rechten Ohr weniger Signal als vorher. Hast das du irgendwas verstellt? Nee, aber das ist ich weiß nicht wo, da ist ein Wackler und ich weiß nicht wo der ist. Ach so, hast du vielleicht den Nimm Kopf mal kurz, mach mal kurz weg, ich probiere es mal wegzukriegen. Guck mal, ob es noch ist. Kann ich nicht, weil ja, jetzt kannst du das Ding ab. Ach so. So, check. Ja, ist immer noch irgendwie. Nee, aber ich bin nicht sicher. Naja, egal, okay, wir wollen nicht das Publikum langweilen. Ja. Also jedenfalls nicht. Also nicht mit irgendwas. Ich noch mehr. Was, ja, da ist irgendwas, was nicht professionell ist. Ich glaube, das liegt an dem Headset oder am Kabel. Ah, okay. Das Kabel ab. Sehr gut, dass du es hast. Ja, hier, aber Yogi regt sich schon ordentlich auf, ne? Ja, kein Wunder, es sollte ja eigentlich schon längst 5-0 stehen. Achso, wir haben jetzt gar nicht gewettet. Schmach. Leute. Ja, dann haben wir Pech gehabt. Okay. Die Schmach irgendwie in Österreich. Naja. Hm. Ja, also noch finde ich 1-0 ein bisschen dünn. Naja, gut. Es kann auch noch passieren, dass die noch einen Anschluss schießen, ne? Also ich halte das für gar nicht so unwahrscheinlich. Ich kriege ja gar nicht so viel mit. Also ich kann mir ehrlich gesagt gar kein wirkliches Bild von dem Spiel machen. Ich kann ja mal Klappe halten, dann könnt ihr mal ein bisschen Fußball gucken. Nee, Holgi, mach wie du willst. Ja, aber wenn das ein Fußball gucken. Ja, nein. Jetzt setzt du die Verdauungs... Ja, irgendwie das Wiener Schnitzel. Wir haben ja im Vorfeld dieser Sendung haben wir ein Wiener Schnitzel gegessen. Ja, und zwar, das war sozusagen, aber so ein richtiges Wiener Schnitzel. Sozusagen auch damit in auch dieser österreichischen Kneipe da genau. Bei dir, oder was? Nee, gerade hier unten im Haus drin. So damit auch wir so ein bisschen was von dem Gefühl abkriegen, Österreich zu verspeisen. Ja, wie das heute auch die Fußballnationalmannschaft hat. Das hast du schön gesagt, Holgi. In ihrem... Sind das denn normale Schnitzel oder sind es auch so Riesenschnitzel, wie du sie jetzt überall kriegst? So flach und groß. Ziemlich abartig. Na, so Wiener Schnitzel sind ja immer flach und groß. Ne? Ja, aber jetzt gibt's ja diese Riesenschnitzel. Ist jetzt keine Luftmatratz großes Schweineschnitzel, sondern es war so Kalb und schon so. Ach, du meinst diese, da gibt's ja unten irgendwie in Hessen so eine Event-Schnitzelbraterei, ne, wo es alles irgendwie doppelt so groß gibt. Ja, die ist irgendwo bei Frankfurt, ist das ja. Hattersheim oder irgendwas. Nee. Das war schon ich immer mal normal, hin wie das Hooters. Warst du schon mal bei Hooters? Nee. Das ist ja irgendwie deren unique selling proposition, ist ja, unsere Kellnerinnen sind leicht bekleidet und haben dicke Dutteln. Ja. Ich dachte, die gibt's aber gar nicht mehr. In Berlin gibt's das. Ja, das ist ja kein im Westen irgendwo, oder? Das ist im Tiergarten. Ja. Das kostet ja praktisch, in Berlin kosten die Mieten ja nichts. Da kannst du ja nicht pleite machen. Ja, weil ich habe mal gehört, dass die sich ganz furchtbar verkalkuliert haben. Ach echt? Also dass die wohl, als sie vor, wann sind die an den Start? Vor 5 Jahren ungefähr. Und dass die da so einen Plan hatten, so, naja gut, in 10 Jahren sind wir in jeder größeren Stadt und dann greifen wir McDonald's an, etc. Genau, selbst richtig. Starbucks hat federn lassen müssen, ne? Ja, richtig. Und das ging wohl aber ganz fürchterlich nach hinten los. Es ist ja auch. Sind die denn lecker, die Burger? Wart ihr schon mal da? Nö, nee, war ich noch nie. Nicht. Ach, die haben auch Burger. Ich dachte, das wären nur so riesige, Tor für Österreich. Das ist doch scheiße. Ein Tor für Österreich. Scheiße. Unfassbar. Ja. Österreich. Nee, das zählt nicht bestimmt. Unfassbar. Ja, gut. Ja, aber jetzt wird's dann wieder interessant. Dein 3-1-Tipp ist immer noch drin. Ja, stimmt. Und jetzt schwenken sie da ihre Fähnchen. Ich muss jetzt immer mal langsam sagen, das ist langsam peinlich für Deutschland, was hier passiert. Ja, gut, also wenn man jetzt mal sportlich wirklich darauf eingeht, das ist peinlich. Weil, was von so einem kotelettförmigen Land abgeledert zu werden. Ja, die müssen einfach mal rechts und links eine gebatscht kriegen jetzt, die Österreicher, und mal 5-1 nach Hause geschickt werden. Ja, natürlich. Das wäre jetzt mal eine Ansage. Ja. Weil wir haben Weltmeisterschaftsaspiranten. Aspiranten. Ich denke dauernd an Aspiration. Nee, komm, da einfach ratzt die Beine ab, sollen nach Hause fahren, Zigaretten verkaufen gehen. Ne? Was? Zigaretten verkaufen. Die Einbeinigen haben in Österreich hier die Zigaretten verkauft immer. Die Einbeinigen? Ja. Warum? Weil sie irgendwie nach dem Krieg dann irgendwie so ein Monopol auf Kippen verkaufen hatten. Die Einbeinigen. Darum die Einbeinigen, die haben dann damals die Trafiken betrieben. Hat das was mit dem Einbeinigen bei dir zu tun? Ja, der ist damals, als dann das mit dem Zigarettenverkauf nicht mehr geklappt hat, ist der Einbeinige eben zum Radio gekommen. Untergekommen. Hat er tatsächlich nur ein Bein? Ich habe mich das schon häufiger gefragt. Ansonsten würde ich ihn doch nicht Einbeinigen nennen. Naja, warum kann man ja mal sagen. Vielleicht ist er nicht der Schnellste oder was? Nein, der hat nur ein Bein. Also, ne. Ach so, okay. Das ist aber auch nett, wenn man ihn dann im Radio als den Einbeinigen tituliert. Ich weiß auch gar nicht, wie der heißt. Das hat mich nie so interessiert irgendwie. Hauptsache, der macht seinen Job. Ja, aber das machst ja nicht nur du so. Was? Wieso? Ihn den Einbeinigen nennen? Ich weiß nicht, wie die, also der sitzt ja nur, wenn ich... Wie sagen die anderen denn zu ihm? Nur die anderen, die arbeiten ja nicht mit dem. Also es ist ja nur, wenn ich eine Radiosendung mache, dann sitzt der Einbeinige. Oder es gibt zwei, was ich bei Radio 1 häufiger höre, dass dann da vom Einbeinigen die Rede ist. Ja, das haben die haben das dann irgendwie als Witz mal kopiert nach ein paar Jahren. Okay. Aber bei mir ist der Einbeinige ja schon seit 1999. Den habe ich damals geschenkt bekommen von einem Kollegen von FM4. Und zwar vom Hermes. Der hat mir den mitgegeben, den Einbeinigen damals. Also ich meine, man muss schon mal darauf hinweisen, dass die Österreicher hier auf dem besten Wege sind. Ja, ist kein Wunder, da hinten mit dem kleinen Opel. Guck mal. Ist das jetzt immer noch live oder ist schon wieder Wiederholung? Was ist denn Wiederholung? Wiederholung ist jetzt schon. Okay. Uiuiuiui. Ja, ohne den Neuer. Ja. Guck mal, der Yogi ist aber stinkesauer. Mit seinem schönen Hemd. Oh, schönes Hemd. Sag mal, Phil, wusstest du, dass Wiener Schnitzel gerne mit Preiselbeeren gegessen wird? Das macht man doch mit Camembert, oder? Man macht das mit allem, was frittiert ist. Auf frittiertes Fritten mit Preiselbeeren. Frikandel-Spezial mit Preiselbeeren. Oh, Frikandel-Spezial. Jetzt noch so eine holländische Frittenbude wäre jetzt geil, ne? Aber was ist denn das für gab's eine braune Soße? Gab's in der Reichenberger früher immer. Die braune Soße, Gulaschsoße in der Reichenberger. Ich habe in der Reichenberger gewohnt. Echt? Da gab's auf der Ecke Reichenberger, wie heißt denn da die Querverbindung dann zum da hoch, wenn du hoch zur Ankerklause willst? Wie heißt denn da die? Nee, die Querverbindung darüber, diese Kopfsteinpflaster. Marianenstraße. Ja, da auf der Ecke war das dann. Was? Rob van Himmels Nederlands Niederlandse Snack. Das war schon lange her. Das weiß ich nicht. Ich glaube, richtig lang. 5-6 Jahre oder so. Dann, seitdem ist der dann nicht mehr. Ehrlich. Ja. Und dann gibt es hier um die Ecke in der Gräfe gibt es noch einen Laden, der heißt Cadeau. Sweet Sides of Cadeau. Aber die haben halt nur so Süßigkeiten und sowas. Aber die machen Fla selber. Ich wohne in der Umgebung und ich weiß das nicht. Ja, da muss dann erst irgendwie so ein Unterschichtler aus Tempelhof kommen und dir das erzählen. Ne? Mhm. Ich habe mir das immer im Tetrapack gekauft früher, wie geklappt da in Holland. Ja, natürlich. Fla, Double Fla. Double Fla mit Schokoladbollatjes. Gab's. Das waren diese kleinen crispy Schokokügelchen. Nee, ich habe das immer nur ohne Kügelchen. Stimmt, müssen wir wieder nach Holland. Ich bin im Juni, fahre ich mit dem Auto nach Nordrhein-Westfalen zu meine Eltern besuchen. Da kann ich eigentlich mal nach Holland rüber. Hol mal eine Palette Fla. Kaufen. Ja. So, das hält sich auch nicht, ne? Dann ist kein Haltbarkeit. Dann wirst du angehalten, wenn du da rausfährst. So, was haben sie in Holland gemacht? Ja, Fla gekauft. Fahren sie mal rechts ran. Machen sie mal alle Packungen auf. Schneiden sie die mal alle auf hier. Dann läuft die ganze Gülle auf die Straße. Genau. Wobei das irgendwie so, ja, ich bin total bekifft und hatte Hunger. Aber das ist wirklich witzig, dass die haben das ja wirklich im Supermarkt in diesen Riegel, das stehen tonnenweise Pudding im Milchregal. Das ist auch voll unvorstellbar. Das ist kein Wunder, dass die damals bei den Kolonien so gewonnen haben, im Gegensatz zu uns. Bei uns steht im Supermarkt Watten. Scheiße. Kraut und Ketchup. Hela Gewürzketchup. Kennt jeder, schmeckt immer scheiße. Das ist wie so diese großen Plastikflaschen. Das war früher in jedem Haushalt. Hela Gewürzketchup. Nee, ich hab's schon immer gehasst. Ja, ist egal. Deine Eltern haben es dir kredenzt. Und Westcliff Zitronenteegetränk gab's auch immer. Boah. Das war dieses Aldi-Granulat, was immer so einen komischen Rand, im Glas gelassen ist. Aber am schlimmsten ist der Ketchup. Ja, wirklich. Ja. Der war auch der Grund dafür, dass ich jahrelang keine Currywurst essen konnte, weil ich das immer damit verbunden habe. Ja, zu Recht. Ja, aber heute gibt es ja durchaus Currywurst, die schmeckt ganz gut, finde ich. Ja, auch hier in der Gegend, ne? So 36 Ja, von. Genau. Mach ich ja gern mal, wenn ich nachts. Genau. Habe ich neulich übrigens noch nach unserer Brummschleife gemacht, als ich so Hunger hatte. Du hast zu 36 vorgelaufen und eine. Mhm. Das ist aber auch irgendwie, das ist doch total ineffizient. Kannst du auch zu Habibi gehen oder hat der schon zu? Nee, ich hatte einfach Bock auf eine Currywurst, verstehst du? Kann ich aber auch verstehen. Ja. Und du hältst ja auch den Powwow für gut empfehlenswert. Ja, die haben okay Burger, das sind immer ziemlich geile Portionen halt auch. Mhm. Wobei, es gibt hier in der Gräfestraße gibt's noch einen Burgerladen, der wirklich richtig geile Burger hat. Ich weiß leider nicht, wie der heißt. Ja, dieses neue Ding jetzt. American Scottish Burger Bar. Genau. Ja. Das Problem ist, da rauchen sie halt drin. Ja. Also, kannst halt nicht essen. Also, Ist halt Berlin. Bisschen schade. Ja, ist halt Berlin. Berlin kriegst du nicht mal ein Rauchverbot durchgesetzt. So, ich sag dir mal, ist ein rechtsfreier Raum hier. Hat nur noch keiner gemerkt. Konopke ist übrigens scheiße. Konopke ist Stress. Konopke kannst du mal schön. Konopke ist einfach nur legendär, weil es irgendwie der einzige Privatbetrieb in der DDR war oder sowas. So, echt? Scheiße, Konopke schmeckt eben richtig kacke. Ja, okay. Ja, fand ich wirklich. Und dann wurde diese Legende, dass der Schröder da immerhin ist. Genau, dann hat der Schröder mal gesagt, bei Konopke gäbe es eine Currywurst, die sei ganz groß. Das hat er auch nur irgendwo gelesen. Die geht so nicht. Das ist völliger Unsinn. Also wie kann man Konopke empfehlen, wenn es Curry 36 gibt? Ja, oder Krasselt. Also es gibt ja noch einige andere Buden hier, die echt gut sind. Ja, was denn? Sag mal. Krasselt zum Beispiel. Krasselt. Ich dachte, du hast krass gesagt. Krass. Ey, krasse Buden gibt es hier auf jeden Fall. Krasse Buden. Wo sind die denn? Krasselt. Wo ist denn das? Nee, also das Krasselt, die haben auch zwei oder drei Läden. Auf der Hauptstraße ist einer. Auf der Hauptstraße? Ja, unten hier, Steglitz. In Zehlendorf auf der Straße. Habe ich vergessen, Straße ist Zehlendorf. Was will ich Zehlendorf. Denn Zehlendorf. Ich gehe nicht in Zehlendorf. Was will ich denn in Zehlendorf? Zehlendorf. Stimmt, du wohnst ja in Kreuzberg, da muss man ja nicht raus. Also. Ich wohne in Kreuzberg, was soll ich denn in Zehlendorf? Aber was willst du denn in Zehlendorf? Ich fahre da bisweilen durch. Beispielsweise habe ich meinen Spanischunterricht in Zehlendorf genossen. Hm. Wenn ich nach Potsdam zur Arbeit fahre, fahre ich auch gerne mal durch. Ach, stimmt, ja. Du fährst ja immer nach Potsdam raus. Potsdam zur Arbeit. Da fahre ich dann manchmal durch Zehlendorf, aber auch nicht mehr so oft. Weil ich habe jetzt rausgefunden, dass man über Teltow fahren kann, was ganz praktisch ist, weil da wohnt ein Freund von mir, da kann ich immer vorbeifahren und ein Bier trinken gehen. Hast du jetzt rausgefunden, nach Jahren? Ja, witzigerweise, weil der ist umgezogen, ohne dass ich es gemerkt habe. Und Verstehe. Naja, jedenfalls, aber Konopke. Nee, das können wir uns auf einigen Konopke ist scheiße. Auf einigen, ja. Und besonders beschissen ist bei Konopke sind die Pommes. Die hatten immer so wellige Pommes, ne, oder? Ja, und vor allem so dünne. So, das ist so wie, also die wirkten einfach wie, wenn sie wirklich. Wollen wir gleich eigentlich noch zur Curry 36? Ja. Hast du einen Helm? Nee. Ah, sonst hätte ich hinten drauf genommen. Kann man, ja, das ist natürlich scheiße. Könnten deine Haare so designen, dass es aussieht, als wäre es ein Helm, dass die Bullen glauben. Ach, du meinst so mit ein bisschen Gel? Gel und Haarspray. Haarspray und. Das ist übrigens der, das will ich jetzt nur kurz nehmen, aber das ist, der Phil ist eigentlich für sowas der Fachmann. Was für Gel? Für Haare zementieren. Okay. Entschuldigung, das war jetzt ein Stichwort, Phil. Ja, du bist der Fachmann für Premium-Humor. Ja. Und ich für Haare. Der Phil ist aber wirklich im Spiel vertieft und wir reden nur Scheiße die ganze Zeit, weißt du? Genau. Nee, das macht er doch. Das ist doch aber gut, was ist denn mit den Haaren? Also ich wollte das echt immer mal machen. Ich finde, eigentlich musste das eigentlich. Meine Freundin hat eben wirklich sehr, sehr dichtes Haar. Ja. Sehr, sehr dichtes, dickes Haar und in schwarz, dunkelbraun. Und das kann man eben wirklich, ich glaube wirklich, dass wenn man da ein bisschen Haarspray macht, kann man das echt so designen wie ein Helm. Fahrtwind, das ist doch, da musst du mal ziemlich viel Haarspray nehmen. Ja, kann man doch machen. Ich habe keine Haarspray. Ich habe das seit über einem Jahr, ich das gerne was mit ich noch machen, viel weniger habe als ein Helm, ist Haarspray. Stehst du? Ich will das aber mit dir. Mit dir will aber ich hätte gerne einen Helm, einfach weil es cool ist, einen Helm zu haben. Ja. Weil ich kann, ich bin, weißt du, ich finde das halt cool. Wenn man mal so Geld braucht und so, mit so einem Helm. Tanke gehen. Achso. Tag? Ich habe nicht getankt. Raten Sie mal, was ich hier mache. Ich als Nicht-Motorradfahrer, weil ich ja keinen Führerschein habe, finde es natürlich total cool, so einen Helm zu haben. Ja, ein Helm ist eben einfach mal die lästigste Scheiße, die man sich nur so vorstellen kann. Ja, aber so jemand, der kein Motorrad fährt, der findet es halt cool. Ja, stimmt schon. Sag mal, wir zerren aber schon ein bisschen, ne? Echt? So ein bisschen zerren wir, glaube ich. Das muss ich mal, mache ich jetzt nicht, aber muss man irgendwann mal ein bisschen optimieren, glaube ich. Aber das ist schon geil, gell? Wenn hier so die Lichter leuchten, Das hat irgendwie so was Professionelles. Mhm. Auch wenn es nur blöder Behringer Billigscheiß ist. Das Problem ist, ich wüsste gar nicht, wo ich bei mir sowas hinstellen könnte. Du kannst ich vor allem so dein Mischpult gar nicht anschließen. Ja, das, nee. Nee, du hast nicht falsch gekauft. Es gibt nämlich für 10 Euro mehr dasselbe, was du hast, echt? Mit Inserts. Oh, scheiße. Habe ich gestern entdeckt. Habe ich gleich einen Tim geschrieben. So ein Mist. 10 Euro mehr? 140 dann? 120, also minimal mehr. Ach, wie unangenehm. Ja, aber du hast ja schon einen Kompressor drin. Naja, mal gucken, ob der taugt. Probierst du mal aus, ja. Du musst halt mal was senden. Aber wir senden ja gerade. Wir hätten auch bei mir gucken können, hätten wir auf dem richtigen Fernseher gucken können. Das Problem ist, der wäre auch nicht größer gewesen als der Rechner, vor dem wir hier sitzen. Also ob das geklappt hätte mit deinem neuen Setup da. Das wäre auch nochmal eine Frage gewesen. Ja. Das war ich auch schlimm, nicht. Schlimm. Nächstes Mal. Was passiert denn jetzt hier? Kurze Ecke, Freistoß. Freistoß, genau. Kurze Ecke, also Hockey spielen. Ah, kurze Ecke. Hat sich wieder als Fachmann. Ja, ist aber ungefähr dasselbe wie eine kurze Ecke jetzt gerade. Stimmt, Özil spielt ja auch bei Real Madrid. Echt? Mhm. Kann er das schreiben? Das wahrscheinlich nicht, aber oh, schade. War ganz gut. Ecke. Ecke Deutschland. Das sind doch Ecke Deutschland. Das sind doch keine Ecke Deutschland. Wie viele Leute sind? Guck mal, wir können eigentlich auch behaupten, wie viele Leute hier im Chat sind. Wie viele Leute hier im Chat sind, bitte? 648? Nein. Doch. Nee, das kann nicht sein, oder? Nein, du hast irgendwas kaputt gemacht. 75 sind da drin. 650, vermute mal Nachrichten, die du gekriegt hast, ne? Genau. Ja, 650 Mal bist du erwähnt worden. 650, da sind 75 meinst da. 75 Members steht da. Ja, Keule. Ist gut, Jungs. Ist okay, ich hab's gelesen. Riecht euch ab. Mann. Wie viele Hörer haben wir? Riecht euch ab. Wir nehmen zu. Wir nehmen zu, ja, das geht mir seit Jahren so. Das bei den Schnitzelportionen. Okay. Jetzt haben die ein Tor geschossen in Österreich. Ist schon eine Weile her. Ja, so, Phil, kannst du vielleicht auch mal wieder was erzählen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße das ja tatsächlich. Das Spiel zu sehen. Wenn ich bei den Mikrodilettanten nebenbei Fußball gucke, droht mir der Nikolas Schläge an im Nachhinein. Und hier kann ich es mal offiziell machen und ist das Programm. Also insofern, ihr habt alle Freiheiten, über Würste zu reden. Das ist auch das Schöne an diesem Live-Programm. Da muss man nämlich nichts danach verbreiten, was auch noch sich irgendjemand anhören muss. Das ist das Schöne. Das ist das Schöne. Aber wir senden ja gerade eigentlich von mir in deinen Kanal. Ne? Das ist auch toll. Ja, aber das muss ja niemand wissen. Wir sitzen also praktisch gerade in Schweden. Wir sind ja in Wien. Auf einem Schiff in Wien. Auf dem Schiff in Wien, genau. Wir sitzen also auf dem Schiff. Auf der Hoppetosse. Genau, auf der Hoppetosse, die gerade die Donauinsel umzingelt. Genau, wir gucken in den Sonnenuntergang und schauen in den Balkan. Ach. So, was passiert denn da jetzt? Guckt wohl auch kein Fußball gerade. Ja, nee, der hat's nicht so. Der hat vor allem keinen Fernseher. Ernsthaft? Ja, der braucht sowas nicht. Wie, der braucht sowas nicht? Was soll das heißen? Naja, ich brauche einen Fernseher. Ich sonst auch. Wenn ich den nicht bräuchte, hätte ich auch keinen. Wieso brauchst du einen Fernseher? Aus beruflichen Gründen. Weil man gern Fernsehen guckt. Ne, aus beruflichen Gründen, weil ich kann nicht wissen, was im Fernsehen läuft. Ist das jetzt nicht tatsächlich auch ein Teil Ausrede oder hättest du einen Fernseher, wenn du das nicht müsstest? Nee, ich beispielsweise in Frankfurt hatte ich in Frankfurt keinen. Also ich habe in den Jahren 2007 bis 2010 mehr Zeit in Frankfurt als in Berlin verbracht und hatte in Frankfurt keinen Fernseher. Das war sehr angenehm. Aber so gar nicht funktioniert halt nicht. Also es ist ja. Und aber du gewöhnst es relativ schnell ab. Also ich habe das mal gemerkt, als der nicht mehr ging, eine Zeit lang, ein Jahr lang. Also ist derselbe, der jetzt wieder geht. Es waren nur ein paar Stecker irgendwie, was funktionierte nicht. Als ich umgezogen bin, hat er plötzlich wieder funktioniert. Also ich möchte nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall hatte ich ein Jahr lang dann kein Programm. Und irgendwann ging das auch. Nur was ich gemerkt habe, wenn ich woanders war, habe ich mich plötzlich auch für Werbung interessiert. Also ich habe dann tatsächlich total wahllos geguckt. Ja, das geht mir heute aber auch noch so. Hauptsache es läuft was. Ich guck praktisch kein Privatfernsehen, weil ich das nicht ertrage. Ich ertrage das halt nicht. Mhm. Ich ertrage also weder die meisten Inhalte. Man kann auch nichts davon gucken. Noch ertrage ich das Screen-Design, was die haben. Also dieses ist so wahnsinnig hektisch und laut ich finde, Privatfernsehen hat immer so was Übergriffiges. Wollen immer die totale Vereinnahmung. So ein bisschen gewalttätig genau. ist das. Ja. Und immer wenn ich dann mal gucke, gucke ich aber auch gerne die Werbung, weil ich sonst keine Werbung mitkriege. Also ich gucke dann interessiert Reklame an und denke mir, cool. Ah. Okay. Was pfeifen die denn da jetzt? Wer pfeift denn da? Ja, weil nichts passiert. Weil es halt einfach eine Luschenleistung ist von der deutschen Mannschaft. Das muss man ja schon. Ich glaube, das sind schon auch alles deutsche Fans, die da pfeifen. Das ist eine schlechte Leistung der deutschen Mannschaft. Mhm. Naja, es ist um ein bisschen Kommentatorendeutsch zu reden. Und das sind halt auch alles so, weißt du, das war ja nichts rausgespielt, das ist ja alles scheiße. Ja, stimmt. Also das ist schon ein bisschen blamabel, da muss jetzt schon mal wissen, was passieren. Aber wie kommt denn das, dass sie so scheiße spielen? Österreicher also, da ich machen, glaube, dass die Österreicher massiv motiviert sind und die Deutschen halt eben nicht so. Die sind halt so kurz vor der, die haben alle eine Saison hinter sich, verstehst du? Und gesagt, ah ja, Gott, genau. Ja, das ist, die Österreicher haben sie ja auch hinter sich. Das ist ein bisschen schwach als Ausrede, wobei das wahrscheinlich danach kommen wird. Ja. Verstehe ich nicht. Was ist jetzt gemeint? Naja, die Österreicher haben genauso die Saison hinter sich wie die Deutschen. Also ja, aber die Österreicher, für die ist das Allergrößte, die Deutschen platt zu machen. Ja, und für die Deutschen ist es halt scheißegal, weil sie die Österreicher eh immer platt machen. Also insofern ist es so ein bisschen langweilig für die. Du siehst auch, halt keine, wenn die gegen Holland beispielsweise spielen lassen, die sich 6-0 abschießen und sowas, weil es denen im Grunde wurscht ist gegen Holland. Aber gegen Deutschland ist es dann schon ein anderes Kaliber. Also ja, die mental. Waren halt Hitlers erstes Opfer. Ne? Ja. Ja, so ist es. Hier, Holgi. Was ist? Was? Hier, Bier oder was? Ja, jetzt mal langsam. Okay, ich wollte nur wissen. Ich bin ein Gastgeber. Ich wollte nur mal... Ja, stimmt auch. Ja, dann gib. Okay. Aber ich habe keinen Tannenzäpfel mehr. Du müsstest jetzt die Marke wechseln. Okay, was hast du denn noch anzubieten? Becks. Und ein Schöfferhofer. Dann nehme ich einen Becks, bitte. Sag mal, hast du eigentlich noch mein, naja, als ich das letzte Mal beim Nikolas war, habe ich mir ein Bier gekauft, das hieß einfach nur German Beer. Ich bin aber nicht dazu gekommen, das zu trinken. Keine Ahnung, ob das noch hier steht. Ich kann jetzt auch nicht fragen, weil Nikolas ist jetzt auch weg. Hast du noch das German Beer, was Phil sich gekauft hat? Als nee, ist weg. Habe ich drei Schlücke von genommen und hab's weggeschüttet. Drei Schlücke von genommen und dann... Das war nicht so ein Erfolg. War offensichtlich war es kein Erfolg. Nee, ist nicht so gut gegangen. Also das war nee, das habe ich nicht getrunken. Das war so ekelhaft. Ja. Phil. Das war ja auch teuer, ne? Was hat es? Ja. 20, 25? Das haben wir in der Delikatessenabteilung vom Karstadt gekauft. German Beer. Mhm. Ist einfach nur an German Beer. Geburtstag. Und dann hat der Phil gemeint, das wäre eine gute Idee, das zu kaufen. Das war es aber nicht. Aber es sah cool aus. Ja, es sah cool aus. War ich vor allen Dingen auch an Informationsgehalt sehr überschaubar, ne? Stand halt einfach nur drauf German Beer. Stand deutsches Bier, ja. Hm. Aber das ist halt für die jeweilige Klientel auch das Ausschlaggebende gewesen. Wahrscheinlich, also, ja. Touristenbier, oder? Ja. Oder was ist das? Ja. Muss es. Ja, ich war mal in Frankfurt, als ich das erste Mal 5,0, dieses Billo-Bier, wahrgenommen habe. Das habe ich zum ersten Mal in Frankfurt gesehen. Da gab es das in Berlin noch nicht, witzigerweise. Ja, hier gibt es ja Pilsator auch, ne? Ja, aber mittlerweile gibt es hier dieses 5,0 ja auch. Echt? Ja, und das war mal dann irgendwie bei der Rewe im Angebot und war billiger als das Pfand. Das ist ja absurd. Hätte ich auch gedacht, uiuiui. Ja. Aber, dieses Pilsator ist auch ganz schön schlimm. Hast du das mal getrunken? Nee, noch nie. Das Schlimmste, was mir je passiert ist, war Henninger. Das war echt krass. Ich bin zur Sendung gegangen abends und hatte schon Bock auf ein Bier. Und stand den ganzen Abend im Studio und dachte, boah, ich hätte so gerne ein Bier. Und eigentlich war Selim, einer der Kollegen, der hat immer alles organisiert. Also tatsächlich, der hat wirklich alles immer, egal was du brauchst, Waffen, Drogen, Plutonium, Frauen, und Autos, du konntest ihn immer fragen, der hat immer alles organisiert. Und der hat es auch echt geschafft, immer Bier zu organisieren, obwohl der eigentlich den Raum nicht verlassen hat. Auf einmal hatte der jedenfalls Bier. Das war echt sehr, sehr faszinierend, der Typ. Und irgendwann kam er eben dann auch mit Bier und hatte aber nur Henninger. Ja, und nochmal die Sendung auch schon fast zu Ende, habe ich mir gedacht, okay, bevor ich jetzt trinke, mache ich ein schön Feierabendbierchen. Ne? Ja. Und bin raus aus dem Studio, hab das Henninger aufgemacht und hab im Runterfahren, am Aufzug runtergefahren, einen Schluck von dem Henninger getrunken, hab gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Naja, mal gucken. Und gehe dann so hinten raus, an der Ostpforte raus, dem noch einen Schluck vom Henninger und du musst dir mal vorstellen, ich habe stundenlang Bock auf ein Bier gehabt und hab das auf den Stromkasten gestellt und es nicht weitergetrunken. So ekelhaft fand ich das. Und dann habe ich es auch getwittert irgendwie und hinterher sind sie auch alle so ein Shitstorm, so, ja, du Idiot, was säufst du auf, weiß doch jeder, dass Henninger nicht geht. So ekelhaft. Das war so ekelhaft. Ich meine, was aus Hessen kommt. Wovon leben die denn eigentlich? Ich habe eigentlich sentimentale Gefühle bei Henninger. So. Ja, die habe ich bei Karlskrone Edelpilz auch. Also du hast das halt in meinem Plastikbecher im Waldstadion gekriegt früher halt. Ja, das auch, aber früher hat man auf dem Land in Hessen auch nur Henninger oder Binding, was ja fast das ist. Licher ging aber auch immer noch. Also Licher und... Licher ist ja auch hessisch. Noch, so. Aus Lich, wie man sich denken kann. Licher aus Lich. Licher aus Lich. Licherkette. Licher. Der alte 80er. Sehr schön. Ja, du kennst aber auch nur, wenn du aus Hessen kommst. Was? Lischerkette? Hey, Mama, Lischerkette. Genau, wie der Anthony Sabini. Das stimmt. Genau. Den wollte ich eigentlich auch in den Vorspann packen, habe ich schon vergessen. Ach, das hättest du mal machen sollen. Den Anthony Sabini. Ja, das ist übrigens, ich weiß nicht, angehört. Phil, hast du bei mir auf dem Blog die österreichischen Sportreporter gehört? Nee. Nicht? Ach, schade. Es gibt eine Single aus den, ich glaube, 70er Jahren muss sie sein. Die österreichischen, der Chor der österreichischen Sportreporter singt, grüß euch, wir sind aus Österreich. Das haben wir doch vorhin im, ach, das hat er nicht doch, gehört. Doch, doch, ja, das hat so angespielt, das genau. Gehört, ja. Das habe ich noch. Das ist aber schön, ehrlich das gesagt. Das habe ich auch noch in Gänze. Ist leider ein sehr scheppernder Klang. Witzigerweise hat mir das auch der aufgenommen, der mir den Einbeinigen mitgegeben hat, nämlich der Hermes. Von dem habe ich das. Was ich aber interessant finde, ist, dass sich die österreichischen Sportreporter früher alle mit ihren Titeln angesprochen haben. Also wenn die einen akademischen Titel hatten. Das macht der Österreicher ja sowieso gerne. Der ist ja, das ist ja immer der Herr Doktor. Aber da ist ja auch dieses Cordoba-Spiel bezeichnet, wo dann der Finger, hieß er glaube ich, die Finger, sagt, ich und der Herr Diplom-Ingenieur Posch, wir busseln uns. Also sie sind schon am Rummachen, aber sie nennen sich trotzdem nicht mit dem Vornamen. Ne? Also dann schon den Titel. Der Geheimrat Goethe. Ja. Oh. Ja. Ach, ey, der österreichische Trainer, der hat ja auch, also wenn ich den mal so vergleichst, gell, so, also der hat überhaupt guck mal, wie cool der Löw aussieht dagegen. Sau cool. Hat natürlich auch nichts unter dem Hemd an. Gell? Klar, habe ich aber auch nicht. Ah. Verstehe. Wirk. Das ist echt, jetzt mal ernsthaft, also abgesehen davon, dass ich total unaufmerksam bin, ja. Das ist ein total langweiliges Spiel. Nee, es ist auch ein Scheißspiel. Aber davon war auszugehen. Ach echt? Ich hätte gedacht, da würde irgendwie nochmal irgendwas ausgetragen. Nee. Von den Deutschen gibt's da nichts mehr. Echt die Deutschen nicht? Sind da schon souverän drüber. Nee. Also kritisch sind Spiele gegen Italien und Holland. Gegen Italien. England noch. Ja, aber auch schon nicht mehr. Also England eher auf Fanbasis, ja. Und auch eher bei den Engländern, stimmt. Ja, die Engländer werden, die Engländer, sowieso, wenn es eine Nation gibt, die sich irgendwie noch für die Nazis interessiert, dann sind es ja die Engländer. Also ich meine, du kennst ja auch das hier vom Wischmeier, wo er meint, dass eifersüchtig sind. Weil wir den Nationalsozialismus vor ihnen erfunden haben, ja. Also es gibt keine Nation, die sich noch so viel mit den Nazis beschäftigt wie die Engländer. Das stimmt. Das ist auch ein bisschen. Hier, Gazi. Sehr schön. Hier ist auch schön, was da hinten immer so steht. Da muss man mal drauf achten. Ja, ich finde das überhaupt, die ganze Bandenwerbung, die Plakate. Nee, aber auch so, was die Fans hinten aufhängen. Guck, da steht dann so Erbaron. Erbaron? Ja, also da stehen manchmal so ganz, ganz viele. Baron, das war ein Spieler. Ach. Der hieß Carsten Baron. Und der hatte einen Fan. Und er ist immer zu den HSV-Spielen, es waren HSV-Spielern, ist er gekommen mit diesem Plakat. Und irgendwann war der Sportinvalide. Und der hat, um den zu ehren, zieht der heute noch mit diesem wow. Plakat durch die Stadien. Also der müsste mittlerweile auch schon um die 50 sein, dieser Fan. Aber obwohl der Spieler seit 15 Jahren nicht mehr spielt, ist das Plakat gibt's immer noch. Ist schon nicht schlecht. Fuß ist so Fußballnostalgik, ne? Ja, sehr richtig. Schön. Ein Eigentor. Also manchmal kann ich euch da nicht zeigen. Ein Eigentor. Das fehlt aber eigentlich in dem Spiel. Genau. Manchmal kann ich dem Chat auch nicht ganz folgen. Aber der Chat, gut, Chat erzählt, machen halt. Chat ist so ein, also. Nee, die haben eben, die fahren halt ihren eigenen Film. Ich finde das finde ich ja eigentlich ganz cool am Chat, dass du, ne, wenn du sagst, da muss ich ja noch immer so lachen, wenn dann irgendwie so Massenmedien sagen, ja, wir machen dann auch einen Chat noch so dazu, so begleitend. Ja. Und dann hast du dann da irgendwelche, der sich da grundsätzlich verselbstständigt. Und dann hast du dann irgendwie so beflissene Redakteure da sitzen, die dann so Chat-Moderation machen und dann das Ganze so monitoren und sowas. Und, das ist so, die begreifen halt nicht, dass so ein Chat, der hat halt ein Eigenleben. Das sind Individuen, die machen dann halt irgendwas. Und wenn die Bock haben wenn es in der Sendung um Sex geht und die aber gerade Bock haben, über Autos zu chatten, dann chatten die halt über Autos. Dann hast du dann so die Redakteure, die dann immer versuchen, so in so eine Richtung schlimm. Zu schieben und sowas. Das ganz ist immer so geil. Chat-Moderation ist ich hatte früher während meiner Sendung einen Chat mitlaufen. Ja. Das konnten wir dann, also der war sogar offiziell, lief auf dem HR-Server. Ja. Und dann gab es diesen neuen Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der uns sehr viele Sachen untersagt hat. Und der hätte dazu geführt, dass der Chat rund um die Uhr hätte gemonitort werden müssen. Und das kannst du natürlich nicht leisten. Nee. Und dann haben wir den abgeschaltet. Und dann haben ein paar Hörer selber einen aufgesetzt, hier so bei so einem freien hier, mainchat.de, so ein Webchat. Ja. Den haben wir dann immer als Geheimchat bezeichnet, was auch sehr schön war. Also, ach, deswegen hieß der Geheimchat. Das Geheimchat nie begriffen, ja, weil ich durfte den auch nicht aktiv verlinken, weil ansonsten wäre das wieder ein Angebot des HR gewesen. Ja. Und dann wäre das wieder so ein juristisches Ding. Das heißt, wir haben immer im Geheimchat geredet und in den Kommentaren im Blog wurden dann immer mal so hinterher gepostet. Hoch. Phil hat gerade bei sich das Licht ausgemacht. Das ist so langweilig. Gehen die Lichter so aus. Langweilig. Ja. Ich gehe mal ins Bett. Und da war dann eben auch immer so, dann haben eben auch Kollegen dann von zu Hause immer mal in den Chat geguckt, weil der war wirklich sehr, sehr aktiv. Also waren teilweise 40, 50 Leute. Ich weiß es noch, sehr aktiv, war so ein bisschen meine Schattenredaktion auch, die haben eben viel recherchiert und so, was heute auch Twitter teilweise leistet. Ja. Und die haben das auch nie verstanden. Also die haben auch immer, ja, aber das ist doch der Chat zu deiner Sendung, da ist doch, was macht denn, da ist ja was ganz anderes passiert als in der Sendung. Mhm. Die verstehen das nicht, ist immer sehr, sehr lustig. Ich finde das super. Ja, das geht ja auch eigentlich gar nicht, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, kann man ja auch gar nicht über dasselbe Thema in dem Tempo, also parallel zu dem diskutieren, was das Internet, also das ist absurd, hat weder im Radio noch noch im Fernsehen irgendwas verloren. Ja, und wann immer versucht wird, dass irgendwie Radiomacher nennen das, also so Chefs nennen das Internet zum Klingen bringen, was in deren Köpfen spukt, das endet immer desaströs, weil entweder hast du eben ja das Problem, dass du so eine Text-Tonschere hast, der Chat macht irgendwas anderes als das Radio, oder es kommen eben wirklich High-Quality-Trolle und legen den ganzen Laden lahm. Ne? Das finde ich dann auch mal total klasse. Weil dahinter irgendwie, ja, wir haben jetzt auch hier Facebook, da kannst du auch und so, ne? Momentan sind ja wir, die uns entfernen. Ja, weil der Chat, der guckt Fußball. Ja, lass ihn doch. Ja, weil irgendjemand muss das ja gucken. Ja, die gucken alle Fußball, die diskutieren auch über den Fußball. Stimmt. Wir sind eigentlich die Trolle. Ja, stimmt. Momentan. Wir trollen diesen Chat-Trolle, wir trollen da mal rum. Ich meine, Takeover machen hier. Und dann haben sie jetzt so Facebook, ne? Jetzt zwingen ja die Öffentlich-Rechtlichen zwingen ja jetzt ihr Publikum Facebook zu benutzen. Warum? Weil da sind ja alle. Und weil sie es selber nicht administrieren müssen. Ist halt so komfortabel. Du richtest dann eben so eine Page ein und hast dann irgendwie so einen Chat und so. Ja. Und wenn du dann so guckst, was da teilweise dann auch für Kommentare landen, also gibt ja auch noch so mehr, also vom Fernsehen dann auch so Fernsehsendungen, die Facebook auf Facebook aktiv sind, die dann auch erstmal alle Kommentare zulassen und dann hinterher aber nervös werden und dann anfangen so selektiv Kommentare wegzulöschen, weil ist dann doch so irgendwie ein bisschen zu hart und zu assi, was da passiert. Das ist dann halt auch immer das Problem. Sie wollen alle Internet haben, wollen alle Multimedia und Cross-Media heißt es. Und wollen es aber immer unter Kontrolle halten. Ja. Das funktioniert, das ist sehr lustig. Das sollten die einfach mal lassen. Ja. Der Witz ist, Mario Gomez dass hat wir Geburtstag. Radio viel besser ins Internet kriegen als Internet ins Radio. Ja. Und wo ich dann noch grundsätzlich. Der Drama von den Rolling Stones. Du auch. Hast neulich, übrigens war ich sehr erfreut, wie du neulich im Radio das auch mal. Das fand ich wirklich ganz witzig. Du hast. Ausnahmsweise mal witzig gewesen. Nee, im Sinne von Scharfsinn. Mein alter Musiklehrer hat immer gesagt, Holgi! Entschuldigung. Ja, du kannst mir keinen Alkohol geben. Das war jetzt schön, wirklich. Mein alter Musiklehrer. Nein, also, du hast vor 2 Tagen, ich weiß, war nicht die letzte Sendung, war nicht gestern. Was war die, wo es darum ging? Was weiß ich denn? Was war denn das Thema? Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst. Ja, du hast auf jeden Fall über was ganz anderes. Du hast dann den ganzen Tag, da hat jemand angerufen, hat im Radio thematisiert. Der hat auf einmal angefangen, mit dir über das Radio eine Metadiskussion zu führen. Ja, ja. Und du hast erst so versucht, das abzubiegen, hast aber dann doch auf einmal mitgemacht. Das ist dann nicht sehr lustig. Ja, weil der hat sich ja nicht abwimmeln lassen, der Arsch. Und das ist auch der einzige Anrufer erstmal, glaube ich, gell? Nee, da hingen dann, glaube ich, schon noch 3 dahinter oder sowas, aber. Okay. Auf jeden Fall hast du dich auf einmal drauf eingelassen und dann hast du tatsächlich die Brummschleife erwähnt. Und da war ich ja wirklich, du hast sie erwähnt. Cool. Weil zuerst habe ich gedacht, er macht's nicht. Denn irgendwann hast du es getan. Das fand ich sehr gut. Ja. Da haben der Markus und ich uns im Chat gefreut. Da lacht der Chat. Was sind eigentlich was habt ihr eigentlich vor mit dem Format? Mit welchem? Also, mit Brummschleife direkt jetzt. Was ist die Brummschleife? Der Nikolas hat mir vor ein paar Tagen ein bisschen davon erzählt, aber so richtig. Kann ich sein, ich kenne das gar nicht. Welche Brummschleife kenne ich nicht? Siehst du, also, ihr wollt nicht drüber sprechen. Kenne ich nicht. Jedenfalls nicht Coram Publico. Nicht? Ja, also, verstehe, alles klar. Das ist mir nicht irgendwie, habe ich noch nie gehört. Na, wo ich ja dann immer, wo ich immer abschalte, ist tatsächlich, ist, also das ist wirklich, und ich mache ungern Kollegenschelte, aber in diesem Fall mache ich sie, weil die Kollegen, die da arbeiten, auch sehr gerne arrogant uns gegenüber auftreten. Mhm. Das ist Inforadio Berlin-Brandenburg vom RBB. Mhm. Die haben eine neue Figur, Rubrikart, die nennt sich Netzfischer. Das heißt, irgendwie ist dann so Trending Topic irgendwie am Tag, ne? Ja. Und dann darf so ein Autor darf sich dann im Netz ein bisschen durchklicken und fasst dann zusammen, was das Internet so sagt. Und das ist dann aber, das ist noch schrecklicher als die Kommentare der Tageszeitungen von morgen, ne? Wo du dann auch, was ich finde das immer sehr lustig, im Deutschlandfunk sagen wir, die Frankfurter Allgemeine Zeitung merkt an. Ja, ja, ja. Die Süddeutsche meint, das ist dann immer irgendwie. Diese verschiedenen Verben müssen dann auch alle einmal vorkommen. Genau, ja, genau. Ja. Und da ist es dann wirklich so, Fotzbock 97 hingegen ist der Meinung, und dann kommt eine Sprecherstimme, die können mich alle mal marschmecken, die ganzen Kuffnucken. Weißt du, und dann, wohingegen Lieselotte 3, ich ertrage das nicht. Ich denke, was soll der Quatsch? Die meinen es ernst. Die meinen es ernst. Das ist der verzweifelte Versuch. Ja, zu welchem Thema denn? Also, naja, wo halt ziehen sie diese Stimmen? Das sollten Nachrichten sein, die werden einfach irgendwie mal schnell, Technorati-Suche machen, Facebook-Suche. Okay. Und vielleicht nur über Twitter und dann irgendwie und nehmen dann diese genau. Nicknames als genau als Absender und haben dann Sprecherstimmen mit abwechselnden Stimmen deren Texte einlesen. Gott, und das ist so, das ist ja unfassbar, das ist ganz peinlich. Ganz schrecklich dabei zuzuhören, ja. Wie sie krampfhaft versuchen, ja. Modern zu werden. Und ja. Interessanterweise der alte Chef von dem Laden hat immer gesagt, wir haben 20 Jahre lang Radio ohne Internet gemacht, dann können wir dann auch noch 20 Jahre. Und der Witz ist, der hat recht. Der natürlich stimmt. Ja. Aber ist es nicht so, dass sowieso, also... Fotzbock ist übrigens ein Wort, das ich mal im Tourtagebuch von, ich glaube, Fettes Brot gefunden habe. Tolles Wort, ne? Ja, Fotzbock. Aber dass Fotzbock. Du das dann auch in so einem Moment auch auspacken kannst, ist wirklich... Ich benutze das ständig, das ist so. Das so, persistiert das wär, in ja. meinem aber, Flanelllappen oder wie das heißt, was in deinem Kopf. Die Fontanelle. Flanelläppchen. Aber das hat man eigentlich beim Radio... noch mehr das Gefühl der Zeit hinterher zu sein als das Fernsehen, nicht du jetzt, sondern ich meine die Leute, die das Radio so verantworten. Haben die, hat man das Gefühl, dass die einen größeren, wir wollten also, dass noch die nicht noch mehr. Aber gut. Was? Was? Nee, ich meine, also ich habe so einen Eindruck, dass das halt einfach so ein Komplex ist, den diese Medien haben. Ja? Also dass sie irgendwie denken, sie müssen dann ständig beweisen, weißt du, genau wie du es hast bei dem, ja, das ist hier beim Dings, was hast du neulich hier, Hart aber fair, wie heißt der hier nochmal? Hart aber fair, Plasberg. Wie heißt der denn? Genau, Plasberg, der immer diese Filme abfährt und dann hat er einen Touchscreen hat oder diese Lächerlichkeiten. Ja. Hast du das mal beim Sportstudio gesehen oder beim Sport, dass die jetzt immer eine Nachberichterstattung haben, die nicht sagen, die nicht Mats bitte fahren, sondern dann haben die einen Touchscreen hinter sich und fahren dann so Dinge rum. Ja? Und es klappt halt auch nie gut. Heißt denn, dieses Precog, wie ist dieser Film? Weiß nicht. Mit Tom Cruise, wo er in Zukunft kommen könnte. Ja, genau so. Nee, aber halt, sie versuchen einfach so ein iPhone in groß zu haben. Ach so. Verstehst du? Aber es ist halt schlechter programmiert und funktioniert dann nie. Und dann denkt man sich, warum macht ihr nicht einfach einen Knopf dahin? Und dann fährt das halt ab und es geht halt nie. Ja. Und dann stehen immer die Gesprächspartner daneben und gucken so betreten unter sich, während der Typ da, der Beckmann, versucht da irgendwas auf diesem Touchscreen zu werkeln. Aber jetzt mal, wie bin ich überhaupt da hingekommen? Nee, aber das sind immer so verzweifelte Versuche, irgendwie modern zu sein. Ja. Und dann irgendwie auch immer das Internet so mit einzubeziehen. Ja, das irgendwie. Und ja. Das, ich glaube, das liegt in der Organisationsstruktur dieser Unternehmen. Mhm. Da Menschen, die über sowas entscheiden, das sind eben nicht irgendwie 35, 38-Jährige, die, weißt du, da sitzt nicht Sascha Lobo, der das Ding atmet und verstanden hat und das Netz als technisches und als kulturelles Phänomen begreift, sondern da sitzen Leute, die gezwungenermaßen zur Kenntnis nehmen, dass es das Netz gibt. Mhm. So, und denen irgendjemand erzählt hat, dass man das irgendwie einbeziehen muss. Und denen kann dann eben irgend so ein Beratungsspast verkauft denen halt irgendeinen Scheiß. Ja. So. Und dabei kommt dann sowas raus. Das ist wahrscheinlich gar kein Spaß, der hat nur eine gute Möglichkeit für sie gefunden, Geld zu verdienen eigentlich. Also ich meine, wenn die und dabei kommt dann sowas raus. Und manchmal hast du dann eben Glück, dass du so Chefs hast, wie jetzt die Chefin, die ich da habe beim Videotext, die irgendwie, die ist auch nicht mehr die Jüngste und die, aber die findet das irgendwie cool, was da passiert. Die findet das total klasse, dass so auf Twitter Leute auf 140 Zeichen versuchen, Diskurs zu machen. Mhm. Find die geil. Mhm. Und dann hast du schon mal Glück, dass sie dann so sagen, okay, diese Idee, die da Super RTL angefangen hat, Twitter in Teletext zu routen, ist eine tolle Idee. Tatsächlich. Ab 23.30 Uhr Waldis EM-Club. Mit Monika Gruber, Hansi Müller und Matze Knob. Himmel, Arsch und Zwirn. Wer ist denn Monika Gruber? Das ist egal. Ich hab keine Ahnung. Monika Gruber? Hansi Müller tatsächlich der Schlagersänger? Nee, Hansi Müller ist der Fußball-Dude. Der Ex-Nationalspieler. Matze Knob. Das kann ist er nicht sogar. Der ist jedes Mal dabei. Aber das ist der einzige Job, den er noch hat beim Waldi. Was heißt, den der noch hat? Weißt du, was er sich da für ein Hurra einfährt? Ich glaube, der hat jetzt aber richtig Konjunktur, oder? Du siehst den doch seit 2 Jahren überall. Vielleicht tritt er auch nochmal im Fernsehgarten auf, man weiß es nicht. Also der Knob, der wird für diese Nummer, die er da nachher machen wird, wird der ein höheres Honorar kriegen, als wir drei zusammen an Jahreseinkommen haben. Also jetzt nicht für die einzelne Sache, sondern sein Jahresein. Also ich bin selten missgünstig bei Leuten, die sowas machen, aber bei dem bin ich missgünstig. Weil, also, da muss man, bin Stimmenimitator. Ja, aber gut, aber andererseits gibt's auch immer die Hoffnung bei so Stimmenimitatoren, dass die irgendwann weg sind. Wie hieß denn dieser Schröder-Imitator? Ja, Knör in den 80ern, genau. Redet heute auch keine Sau mehr von. Ja, Nerven aber auch nur, immer, weil auch nur noch von Frank Elstner eingeladen. Bald weg. Der von dem redet heute keine Sau mehr, weil wir einen weiblichen Kanzler haben. Wenn der Stoiber Kanzler geworden wäre, dann wäre der Typ immer noch im Fernsehen. Aber dann nimmt Jörg Knörr. Wobei Jörg Knörr war schon immer so eine gescheiterte Persönlichkeit. Der hat damals auch mal eine Show bekommen, die hat auch gefloppt. Der kann halt auch nichts anderes außer die Stimmen machen, aber er kann textlich da nicht lustig sein. Und das reicht und halt dann einfach. Genau auch das nicht. Ist das Problem. Nämlich, wie heißt der hier? Tom Tomaso schreibt gerade nämlich in den Chat. Matze Knob trifft halt den Nerv der Massen, auch wenn es nicht gefällt, auch wenn es mir nicht gefällt. Und das ist genau das ist eben das Problem. Ja, Mario Barth ist nicht witzig. Ja, klar. Aber er trifft genau den Geschmack der Massen. Das immerhin muss man anerkennen. Ja. Aber man muss auch zusammen. Ist auch natürlich viel Neid dabei. Ich fände es natürlich auch super, wenn ich mich einfach irgendwie ins Olympiastadion stellen könnte und für den Eintritt den die Leute nicht schon irgendwie würdest du das wirklich wollen? Ja. Also ich würde mich sofort... Würdest du gerne im Olympiastadion Ich würde mich sofort in die Mitte des Olympiastadions setzen, mit dir einen Podcast machen, wenn wir das Ding ausverkaufen, für was weiß ich, 20 Euro die Karte. Danach müssen wir nie wieder Erwerbsarbeit leisten und können uns hier hinsetzen. Danach kaufen wir Curry 36. Genau. Nein, danach sind wir aber nie wieder gezwungen, uns von irgendwem auf den Sack gehen zu lassen, weil wir von irgendwas unsere Krankenversicherung bezahlen müssen. Ja. Und sorry, würde ich. Ich würde für Geld ziemlich viel... mein lieber Vater, du. Da können wir aber nochmal in so einer Geheimbruchschleife drüber Handel unterhalten. Sag mal, heute hast du eigentlich, du hast doch gestern gesagt, dass du auch auf hier auf dieser Leitung eine Schere im Kopf hast. Ja. Wo zur Hölle ist die denn noch? Eigentlich bin ich ja Antisemit. Oh, Alarm! Oh, oh. Lars von Trier, Alarm! Ich wollte gerade sagen, ich höre da. Der Chat dünnt sich schon aus. Ja, jetzt kriegst du es los. Gott, jetzt da die Nazi-Schweine. Jetzt war's das. Das war's jetzt. Scherz. Nee. Spaßanruf. Nee, das war's jetzt. Das war's jetzt, Holgi. Na, die Schere im Kopf, die ich hab, ist. Ich würde gerne in aufrichtigerer Weise über die Probleme reden, die ich mit den Leuten habe, die mein Einkommen sichern. Und das tue ich nicht. Nochmal, das habe ich gerade nicht. Sag nochmal den Satz einfach. Ich würde gerne in aufrichtigerer Weise über die Leute reden, die mein Einkommen sichern. Also es läuft eben sehr viel schief. Da, wo ich mein Geld verdiene. Ja. Und das würde ich gerne so benennen können, wie ich es eigentlich benennen wollte. Und das traue ich mich nicht, weil da müsste ich wirklich, ich traue mich das nicht, tatsächlich. Weil du dann ungehörigen Tonfall einschlagen müsstest? Ja, oder weil du den... Weil viele Dinge... Was darf denn da nicht angesprochen werden? Also ich meine, gibt es eine Metadiskussion? Das ist wie immer. Also ich meine, auch wenn du bei Mercedes-Benz arbeitest, erzählst dem auch nicht alles, was da los ist. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Ding. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass sich an den Missständen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nie was ändert, wenn nicht irgendwann mal einer das Maul aufmacht. Das ist so, da bin ich wirklich sehr, sehr hin und her gerissen. Ja, muss halt Zeit. Mal zu den Privaten gehen und dann mal kräftig das funktioniert abranden. Ja auch nicht. Also das ist ja eine Mischpoke. Das ist ja auch nur Kosmetik. Ich finde die Privaten doof. Ich finde die öffentlich-rechtlichen. Aber vieles ist ja auch schon offensichtlich auch schon in Diskussionen angesprochen worden, oder? Also ich meine, dass bestimmte Dinge so halt auch einfach nicht funktionieren oder einfach mehr ausprobiert werden müsste oder wenn es mal so ganz allgemein formuliert. Ja, aber das sind ja die Sachen, die du siehst. Okay. Das sind ja die Sachen, die du auch als Publikum sehen kannst, wenn du aufmerksam bist und viel liest und dich interessierst. Ja. Aber wenn du eben dann in diesem System arbeitest, das und du siehst, na? Schade. Immerhin mal ein Schüsschen. Und du siehst, wie die Probleme, die außen sichtbar sind, eigentlich hausgemacht sind und zwar strukturell hausgemacht. Es fällt mir tatsächlich schwer, wenn mich jemand fragt, warum ist es eigentlich immer so im Fernsehen das oder im Radio das? Ich könnte Antworten geben, die würden einfach dazu reichen, dass mein Chef, wenn er sie hört, sagt so, Alter, das war's jetzt mal, hau ab, Nestbeschmutzer. So, das ist so die Schere, die ich im Kopf habe. Und natürlich, ich würde vor allen Dingen da, wo Macht ausgeübt wird und wo versucht wird, einen Herrschaftsanspruch zu formulieren, da würde ich eigentlich auch, ja! In der 90. Minute. Sehr schön. Ey, der Gomez ist doch, also langsam muss ich wirklich sagen, Sixpack ist Gomez. Unser Scorer. Sehr geil. Man, der macht ja nur Tore in letzter Zeit. Ne? Stimmt. Zwei hat er jetzt. Der Typ, wer war das denn hier mit der Nummer 13? Müller. Noch hinterher, Jule. Ich gehöre auch dazu. Das ist aber wichtig für Klose, gewesen jetzt. Ne? Der meine ja auch besetzt war. Ach, das hast du jetzt gar nicht richtig gesehen. Das war ein Kopfball oder was war es? Ja. Boah. Sehr schön. Krass. Der Phil weiß das. Warum dürfen die sich eigentlich nicht mehr umarmen? Umarmen dürfen die sich. Die dürfen sich umarmen, die dürfen sich nur nicht ausziehen. Aber der hat sich ja gerade ausgezogen. Also kriegt er gelb. Ja, aber dann gibt es die gelbe Karte. Und warum? Weil das ungehörig ist. Weil es nicht erwünscht ist. Ja, aber das ist Fußball, das ist doch nicht Golf. Ja, aber das ist einfach, das ist ein Familiensport, verstehst du? Also wenn du dich ausziehst und hast drunter ein Hemd und drauf steht, Jesus liebt dich oder irgendwie sowas, oder dann kriegst du richtig Ärger. Echt? Ja, aber das ist UEFA. Kauft jetzt Reis. Ja, das ist UEFA. EM ist UEFA. Warum bist du eigentlich so furchtbar leise auf einmal, sogar Phil? FIFA-Regelung. Irgendwie ist der Phil leise, oder? Phil wird leise, ja. Ja? Bin ich weiter weg, oder was? Ja, also was eben, ich drehe dich einfach ein bisschen auf, lehne dich ruhig zurück, ich drehe dich einfach ein bisschen auf. Ja. Naja, gut, also sie kriegen eine gelbe Karte, wenn sie sich ausziehen, und das war's dann. Es sei denn, du hast schon eine gelbe Karte, dann fliegst du vom Platz, ansonsten ist es zu verschmerzen. Das heißt, wenn du ein bisschen stulle bist, kann es dir passieren, dass du versehentlich vom Platz geschmissen wirst, weil du denkst, ich kann mir noch einen erlauben. Ja. Genau, schießt zwei Tore, schießt dich zweimal aus und dann war's das. Herr Özil. Und dann war's das. Komm noch eins jetzt. Genau. Noch eins rein, dann haben wir das 3-1. Dann haben wir es 3-1 und ich krieg den 30er. Ja, ja. Nicht? Vorhin wolltest du, nein, nach der Pause hast du gesagt, der wäre jetzt abgefahren, der Zug. Das ist auch immer so, ich nagel mich ständig selbst ans Kreuz. Ja. Life sucks and then you die. Ach, das finde ich, das gehört den Österreichern aber auch. Ich fände es echt richtig geil, wenn wir den Ton, also den Fernsehton mit ausstrahlen könnten. Das fände ich richtig geil. Schade. Echt schade. Ja, technisch geht's. Technisch geht's, aber wenn das einer mitkriegt, dann gibt's richtig, das ist richtig, also weil das, wenn ich das richtig verstehe, dann gehört auch diese Stadionatmo der FIFA. Weil wenn, sie aufnehmen, wenn ich UEFA, das, UEFA. Ist ja dasselbe. Nee, also, das gehört der FIFA wahrscheinlich. Also, ja. Wieso der FIFA? Naja, die FIFA ist ja das Head Office letztlich einfach nur von der UEFA. Ah, okay. Wenn ich das richtig verstehe, es kann sein, dass ich mich täusche, dann gehört das der FIFA und die sind öffentlich-rechtliche Rundfunk, ne, die verstehen auch keinen Spaß, aber die haben so ein paar entspannte Justiziare. Und die sagen ihm, ja komm, ey, das sind ein paar Bekloppte, die haben irgendwie 300 Hörer, lass die spielen, die Kinder. Ja. Aber die FIFA, die kennt überhaupt keine Gnade. Das ist, die reißen dir sofort den Arsch bis zum Anschlag auf. Ja, das war ja das Sony Problem halt bei der WM, dass irgendein Bäcker oder mehrere Bäcker haben sich erdreistet, WM-Brötchen anzubieten. Naja. Die sie einfach nur so genannt haben. Wir haben vorgeschrieben gekriegt, die ARD hat von der FIFA vorgeschrieben gekriegt, wie sie die WM zu nennen hat. Ja, FIFA World Cup oder so. Oder ja, FIFA WM 2010 oder so. Ich glaube, das WM-Wort gibt es nicht mehr. Das ist, glaube ich, aus der offiziellen Sprachregelung. Das heißt FIFA World Cup oder sowas, ne? FIFA. Wo ich dann auch dachte, bitte was? Ja. Ich weiß so einige, also in anderen Sendern, ich weiß nicht, wie es beim RBB war, aber in einigen anderen Sendern war es so, dass die dann eben ihre Webseiten schon alle fertig hatten und sowas. Und dann diskutiert wurde. Also dann mussten sie die Namen ändern, also es durfte nicht mehr Fußball-Weltmeisterschaft oder sowas heißen, sondern so, wie die FIFA es haben wollte. Und dann wurde darüber diskutiert, ob, wenn das CMS eine Datei erzeugt, dann steht ja manchmal im Dateinamen sowas drin. Und die CMS haben teilweise noch den falschen Namen erzeugt. Und selbst da wurde diskutiert, dürfen wir das stehen lassen oder dürfen wir das nicht stehen lassen. Das war echt völlig krass. Aber Jungs, wir müssen jetzt hier mal ein Fazit ziehen. Das Spiel ist abgepfiffen worden, schon vor einiger Zeit. Es ist abgepfiffen worden? Ja, es ist schon längst vorbei. Und es ist gewonnen. 2-1 ist ein... Also 5-0 passiert nicht mehr. Özil sieht echt so aus, als hätte er es noch nicht mitgekriegt, dass sie... Boah, ja, Özil gesagt, ist wirklich boah. Das größte deutsche Talent, muss man sagen. Es gibt übrigens was sehr Schönes, kann man mal Werbung für machen. Es gibt eine Taube, die twittert. Ein Augenschmaus nennt die sich. Ja. Und die guckt Taube? Immer, ne, weil die nichts hört. Ach, Taube, ich habe dann den Vogel gedacht, Entschuldigung. Ich glaube, die würde ich aber verbessern, würde sagen, ist eine Gehörlose. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, Taube verstehen die als Beleidigung. Nee. Doch, glaube ich. Nein. Frag sie mal. Ja, mache ich. Ja, kannst aber für. Ja, mach mal. Egal. Und die, was die macht, ist, die kann Lippen lesen. Hä? Ja, ich weiß. Und die hat so einen Ableseservice und sagt dann immer, was die Fußballer untereinander quatschen. Das finde ich sehr, sehr cool. Geil. Das ist richtig cool. Ja, und was sagt die so? Was? Nee, ich hab ja, schon mal von sowas gehört, aber jetzt nicht im Einzelnen. Nichts Konkretes. Das ist dann einfach sowas so, jetzt geht's los oder Arschgesicht und so. Also. Ja, ich glaube, also Beleidigungen stehen da ganz hoch im Kurs, ne? Also das, ja, und auch so Plattitüden eigentlich. Jetzt komm schon, jetzt mach schon. Sag mal, Holgi, wirst du das eigentlich noch veröffentlichen hier, die ganze Geschichte? Wieso? Was wir hier? Weil dir gerade der Mitschnitt abgeraucht ist? Ja, gerade eben, weil er meint irgendwie, ich könnte jetzt einfach weiter mal aufnehmen. Mit GarageBand? Mit GarageBand. Obwohl, wir sind ja dann pünktlich zum Spielschluss, blenden wir uns dann aus sozusagen. Ja, aber ich nehme jetzt einfach nochmal auf. Ach so. Ja, also können wir noch hier wenigstens jeder für sich Waldis WM-Club gucken und verpassen nichts. Muss man auch mal das Positive von sehen. Scheiße. Ja, aber ein schwaches jetzt, Spiel. Wir hatten jetzt praktisch mit einer Qualitätssendung, die tatsächlich ein Thema hatte, nämlich worüber wir auch nicht geredet haben, außer Phil. Ja. Auch nicht mehr Hörer gemacht als mit unserem Geseier neulich, wo wir gesagt haben, hier, mach mal lauter, mach mal leiser. Aber Holgi, das müssen wir eh nochmal besprechen. Wir sind gut für 300 Hörer. Wir sind einfach gut für 300 Hörer und dann, was ist das? Nee, das meine ich nicht, sondern ich meine, dass du... Kritisch im Sinne von Arschloch? Nein, aber wir haben ja neulich schon mal darüber diskutiert, was nötig ist, um irgendwas, um sich für sich zu rechtfertigen, dass man sendet oder dass man sagt, man richtet jetzt vielleicht so ein kleines Programm an, was einmal die Woche abends oder so läuft. Und ich glaube, dass du das ein bisschen zu sehr unter dem zwei Aspekten siehst. Einmal, ob das wirklich geplant sein muss, so sehr wie du es siehst, und dann halt auch wegen der Kohlegeschichte ist halt auch nochmal eine Frage. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also was ich meine ist. Stopp mal, Entschuldigung, kurz, sind wir off the record oder? Nee, die hören so zu. Also zur Publikumsbeschimpfung, Mann. Und jetzt zum Abpfiff Publikumsbeschimpfung mit Phil. Ihr Rotznasen. Also was hat denn der Alarm zu sagen, nochmal kurz? Das sind aber jetzt richtige Plattitüden. Das wird Namen, außer, ja, man sollte kannst auch du dir nicht anhören. Nein, man sollte die Leute überhaupt nicht reden lassen. Ich finde das eigentlich. Ja, ich finde es ist tatsächlich, finde ich es ungehörig von den Sportberichterstattern. So Spiel, insgesamt, diese Jungs haben einen Job. Die sollen Fußball spielen. Das ist deren Job und den machen die so gut wie möglich und gut ist. Quatsch. Zum Quatschen sind so Typen wie wir da. Wir spielen ja auch nicht Fußball. Also ich. Ich finde das wirklich sehr, sehr ungehörig, dann immer wieder, weil letztlich lassen sie die ins Messer laufen und letztlich sitzen dann auch die ganzen Sportkollegen da und feixen sich den Arsch weg darüber, dass wieder irgendeiner dummes Zeug geredet hat. Was schön, aber man sie Handball eigentlich auch immer betreten. Ne? Sie gucken nicht so, also sie gucken auch immer sehr, wobei der Lahm hört sich schon ganz gern reden. Der Lahm glaubt schon auch, er kann was erzählen. Es gibt aber unter den Spielern auch welche, die sind mehr Profis, was das anbelangt und andere weniger. Ja, aber also das jetzt kommt zum Beispiel jemand, der ist nicht so der Profi. Wer? Ja, der Gomez kommt jetzt. Ja, der warten mal, bis Özil kommt. Ja. Obwohl der auch schon besser geworden ist. Es gab mal irgendwie so eine Handball, ich weiß nicht, ob das WM war, EM, oder haben die Deutschen auch gewonnen. Und dann kam eben auch irgendwie Handball. Wieder so eine vollkommen pille-palle Sportreporter-Frage, wie fühlen sie sich jetzt oder so, oder wie fühlt sich ihr Trainer jetzt? Und dann meinte der Typ, ja, der sitzt, der ist total fertig mit den Nerven, sitzt in der Umkleidekabine und weint. Schönen Abend noch. Und geht. Das finde ich sehr geil. Da fertig mit den Nerven. Es ist aber auch wiederum eine undankbare Aufgabe, wenn du von deinem Chef hingeschickt wirst, sollst du jemanden Fragen stellen. Ich meine, die Sportreporter sind ja auch organisiert. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass die nicht organisiert wären, dass sie nicht eine Standesvertretung hätten. Und über diese Standesvertretung könnte man das schon regeln. Ne? Dass man sagt, so, wir weigern uns das zu machen. Wir machen es jetzt mal anders. Aber ist halt so einfach. Ne? Man stellt sich dahin, kann ein bisschen klug scheißern, weil das machen Sportreporter ja besonders gerne. Wir sind ja selber alle Trainer. Ne? Ja. Ich kann also, wir können das ja alles besser als ihr. Ja, und jetzt rechtfertigt ihr Pappnasen euch mal vor uns. uns. Vor uns, ja, genau. Das stimmt, ja. Und dann eigentlich müssten die alle, müsste der sein Trikot ausziehen und sagen, hier, guck mal hier, Sixpack, hast du ja auch eins? Nee, ne? Lusche. Und jetzt gehst du nach Hause. So, fertig. Weil das ist deren Job. Deren Job ist, fit zu sein und eine gute Show zu liefern und gute Unterhaltung zu machen. Weil es ist eine Unterhaltungsindustrie. Ja. Und Arne Friedrich. Ja, da ist er, siehst du. Der sieht sehr kritisch aus. Der sieht aus, als würde er ihm gleich ein paar vor die Mappen hauen, dem Reporter. Nee, der sieht ein bisschen depressiv aus, finde ich. Stimmt, eigentlich. Der sieht depressiv aus. Ja. Der ist aber relativ helle. Also, das wird man vielleicht gleich merken. Deswegen ist er ja auch depressiv. Ja, stimmt. Weil das alles nicht aushält. Das mag sein. Ja. Was twittert denn das DFB-Team? Obwohl, das DFB-Team das twittert, das siebtes Spiel, siebter Sieg, die EM rückt näher, sagte DFB. Ne? Das ist das Fazit. So weit waren wir jetzt noch nicht. Hätten wir ja auch mal sagen können, sowas jetzt. Sowas Schlaues. Was für Leuten followst denn du? Du followst jemandem, der oder die gerade geschrieben hat, Castell ist echt ein muje Venue. Jammer, dass er niemand ist. Alpenaren war sein Julie. Das kannst du aber echt gut. Das Castell ist echt ein muje Venue. Echt, Movie. Das ist eine Deutsche, die ist nach Amsterdam gezogen. Zu ihrem Freund. Und erzähl doch mal alles. Unter dem Prat die Niederlands. Das ist so. Das ist er. Das ist so. Ja. Man kennt halt auch ein paar Leutchen privat, ne? In Holland. Ja. Senden wir eigentlich noch oder wollen wir das langsam mal beenden hier? Das hat doch eigentlich auch keinen Wert, oder? Ja, können wir ruhig rausgehen. Auch wenn jetzt der Chat wird uns wahrscheinlich auch noch in 6 Stunden voll heulen, dass wir ausgehen, dass wir ausschalten wollen. Die sind jetzt schon froh, dass das ein Ende nimmt hier, diese Katastrophe. Stapel nicht so tief. Was sie nicht wissen ist, können wir denen ja auch nicht sagen, sonst wüssten sie es ja. Ja, genau, lass mal lieber. Wir wissen ja, wovon wir reden. Mach aus den Scheiß, sagen sie. Aus mit dem Schmerz. Aus den Schmerz, genau. Aus den Schmerz. Das ist auch ein schönes, schöner Titel. Die wollen tatsächlich, dass wir ausmachen. ADS. Aus dem Schmerz. Sendungstitel. Ja, heute habe ich dann auch einen schönen Sendungstitel geschenkt gekriegt von einem. Ja, hast du aber schön gesagt. Der hat mich als Spießer bezeichnet, woraufhin ich dann sagte, wenn du wüsstest, was in meinem Kopf vorgeht, wenn ich aus dem Fenster gucke, wenn ich das mal öffentlich machen würde, dann wüsstest du, was spießig sein bedeutet. Ja. Meinte, da warte ich drauf. Am Fenster mit Holgi, die wöchentliche Publikumsbeschimpfung, hat er dann angekündigt, er würde das auch flattern, wenn ich das machen würde. Das ist eigentlich eine schöne Idee. Fenster mit. Ja. Kann man auch eine schöne Reihe draus machen, je nachdem, wo man. Ich glaube sowieso, dass du dauernd, dass du noch nicht am Ende deiner. Du bist noch nicht, ich bin noch nicht am Ende des Runs. Nee, du hast noch nicht genau dein Format definiert, auch gerade im Internet. Deswegen hast du auch noch nicht gesendet. Auch so vom Namen her, oder? Meinst du, ja, das ist alles schon das, fertig? Na, so, das Problem ist, das Problem, zufrieden, was heißt, ich habe noch nicht verstanden, was wiederum ein anderes Thema wäre als, aber ich habe noch nicht wirklich verstanden, wie ich diese Live-Talk-Sache, also weil die Idee ist ja eigentlich, Live-Talk zu machen, wie ich das mache, weil ich bin so sehr darauf geeicht, also ich habe irgendwie, ich glaube, in meinem Leben 1000 Talksendungen gemacht im Hörfunk und ich bin so sehr daran gewöhnt, da sitzt jemand, das der nimmt die Hörer halt an, der nimmt die Hörer an und vor allen Dingen mindestens 50%, würde ich mal sagen, der Sendung oder des Sendungsinhaltes, die ich da mache, oder der Anrufer in den Sendungen, sind Spontananrufer. Also das ist eben das große Geschenk UKW. Mhm. Ja? Menschen setten durch, fahren im Auto, sind genervt von irgendwas anderem, hören zufällig die Sendung, beteiligen sich und daraus entsteht was Schönes. Ja. Und ich habe noch nicht begriffen, wie ich das irgendwie im Netz abbilden kann. Wahrscheinlich werde ich sagen müssen, okay, Twitter-Trending-Topic für den heutigen Tag war folgendes. Wer hat Bock, sich darüber auszulassen? Und dann einfach zu sagen, okay, ich sammle 5 Leute. Ja. Und mit denen mache ich dann irgendwie so eine Schalte und beende das danach dann auch. Ja. Also, dass diese Spontaneität gar nicht mehr passiert. Ja, also praktisch Interviewsituationen, ohne dass ich zu den Leuten hinfahre. Also anders, also du fährst hin und sprichst mit Leuten, ich spreche mit denen eben am das irgendwie. Aber das ist eigentlich das, was ich noch nicht so ganz verstanden habe. Und was ich auch nicht kann, ist, ich kann nicht aus mir alleine heraus senden. Also ich brauche immer so einen Stichwortgeber, merk's ja. Aber ich meine, du musst halt vielleicht, das kann man ja mal. Können wir ja brummschleifen. Wir haben Fußball gesehen. Wir haben Fußball gesehen und uns sagt nicht darüber unterhalten. So? Sagt man das eigentlich so? Wir haben Fußball gesehen. Ich weiß nicht, ich bin so dankbar, dass Phil dabei war, damit überhaupt ein bisschen was von Fußball irgendwie. Ja. Und ich glaube, das könnte mal richtig Spaß machen. Mein lieber Phil, wie wäre es denn, wenn wir uns mal über Fußball unterhalten? Das können wir machen, ja. Siehst du, dann mache ich mich mit Phil mal eine Schalte. Und dann erklärt Phil mir mal Fußball. Ja. Ja, gerne. Ja, das wäre gut. Könnte okay, dann kündigen wir das jetzt einfach mal an. Also K-Leitung, also diese Sendung heißt ja K-Leitung, weil ich irgendwie mal eine tolle Idee hatte. Scheiße. Nee, ich wollte deswegen nicht lachen. Achso, das ist okay, dann ist gut. Finde ich gut. Ja. Kommst du jetzt wieder aus dem... Gut, komm unterm Tisch vor. Also die nächste K-Leitung werde ich dann mir von Phil Sport erklären lassen. Oh, schon das die nächste, sehr gut. Das heißt, dass ich jetzt erstmal 2 Wochen lang recherchieren, genau, intensivste Recherchen betreiben. Ja, genau. Und unser regelmäßiges CB-Funken sollten wir auf jeden Fall beibehalten. Aber das ist jetzt erstmal, das war jetzt erstmal, ne? Du musst abmoderieren. Ich muss abmoderieren. Das war die erste mehr oder minder echte K-Leitung. Bisher hatten wir ja nur Testsendungen unter diesem Titel. Das war die erste echte K-Leitung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das waren Tante Phil, der Nikolas und der Onkel Holgi. Wir haben Fußball geguckt, zwar Deutschland-Österreich. Deutschland hat 2-1 gewonnen, was 1 weniger ist, als ich gehofft hatte, aber immerhin trotzdem eine Niederlage für Österreich bedeutet. Ja, wir sagen auch Tschüss, genau. Tante Phil. Falls es jemand gehört und sich fragt, was hier los ist, das Blog zur Sendung ist wrint.de.